So, wir sind in Dicken Engel. Das ist der verschobene Donnerstag vom Udo Vetter. Der kommt am ersten Donnerstag nicht. Und das Thema heißt, wo gehen die Piraten hin und vor allem auf welche Art gehen sie? Und wie weit kommen sie und wie machen wir das am besten? Und dazu ist auch noch eingeladen der Jens Seitenbusch, was ich sehr spannend finde, weil der ist ja ein Pirat der ersten Stunde. Er hat ja die Piraten mitgegründet und darum ist seine Vorstellung, wie es weitergehen könnte, für mich auch sehr wichtig. Und der Udo Vetter, die beide ja Kandidaten, glaube ich, für NRW sind, soweit ich weiß. Und damit übergebe ich jetzt auch noch weiter an den Dirk Monopol, der mit mir moderiert. Und dann ist noch der Bernd Thüring da, auch Kandidat aus Thüringen. Ja, hi, guten Abend. Wir haben schon eben gerade gesagt, mich würde freuen, wenn jeder, der jetzt auf dem Podium ist, mal kurz sagt, vielleicht eine Minute, warum er auf dem Podium ist, was er jetzt heute hier als Kernaussage mit sich rumträgt. Und dann fangen wir an, in die Diskussion zu gehen. Wir haben ein bisschen Kritik gekriegt in letzter Zeit wegen der Einstellung von Redelisten, weil das dann sein kann, dass die Leute nicht mehr auf andere Leute antworten, sondern einfach das halt sagen, was vor 10 Minuten spannend gewesen wäre. Deswegen haben wir es gestern mal so versucht, die Leute, die was reden möchten, gehen einfach ans Saalmikrofon. Jeder, der da neu reinkommt, hat erstmal so ein bisschen bevorzugtes Recht, aber wir können dort auch ein bisschen Gespräch zulassen. Und nur wenn es ausartet oder sowas, dann greifen wir ein bisschen moderierend ein. So, wer möchte anfangen? Wir können es einfach von oben nach unten. Dann fangen wir mit Bernd an, dann Jens und dann Udo. Jo. Also ich bin gerade eigentlich da, weil Kira noch ganz einsam und alleine hier war. Und dann bin ich reingehupft. Und andererseits ist natürlich das Thema auch äußerst spannend und interessant. Ich stecke da ja eigentlich auf beiden Seiten ein bisschen mit drin. Einerseits als Basis, andererseits als auch jemand, der 3 Jahre im Landesvorstand war, immer noch ziemlich in Kontakt hat und ein bisschen in die Internas reinguckt. Und andererseits natürlich auch eine eindeutige Vorstellung von der Zukunft hat, wo es eigentlich insgesamt hingehen muss, auf dieser Welt. Und wo ich denke, dass die Piraten doch eine relevante Kraft dazu sind. Aber mehr sage ich jetzt eigentlich erstmal gar nichts dazu. Ich veröffentliche lieber weiter PMs schnell. Okay. Jens, magst du was erzählen? Ja, zum einen bin ich hier, weil noch jemand gesucht wurde, der sozusagen den Gegenstandpunkt in der Debatte einnimmt, sozusagen nicht den Bufo ganz neu zu wählen in Neumarkt. Das war noch, als angekündigt war, dass es nur darum ging. Da würde ich sonst den Debattengegenstandpunkt auch vertreten, wenn wir sozusagen da gleich einen argumentativen Abtausch machen. Ich interessiere mich aber grundsätzlich eigentlich im Moment mehr mit der langfristigen Frage, die jetzt auch im Raum steht. Wie geht es weiter mit der Piratenpartei? Weil diese kurzfristigen Sachen, die wir jetzt alle diskutieren, haben ja verschiedene Hintergründe, die auch diejenigen, die lange bei uns schon dabei sind, auch schon durch bestimmte Muster, die sich immer wiederholen, tatsächlich wohl wiedererkennen. Es wäre natürlich schon sinnvoll, wenn wir auch aus der Erfahrung lernen würden. Und ich glaube, dass das möglich ist. Ich glaube, dass die jetzige Debatte auch einen Teilaspekt hat, der nicht schlau ist. Ich bin der Überzeugung, dass wir, wenn wir unsere ganze Erfahrung zusammenrühren, dass wir tatsächlich uns auch in jegliche Richtung positiv weiterentwickeln können in den nächsten Jahren und vielleicht sogar Jahrzehnten. Jo, danke. Und da das Udos Abend ist, macht der Udo jetzt mal das Stage-Setting, mit welcher Meinung er eigentlich reingeht, gegen die der Jens möglicherweise argumentieren möchte. Genau, ich weiß gar nicht, ob der Jens weiß, was ich für eine Meinung habe, denn sie hat sich geändert. Ich bringe das mal auf den Punkt. Ich war zunächst gegen die Neuwahl des Bundesvorstandes und bin jetzt mittlerweile entschieden dafür, aufgrund nicht nur der aktuellen Entwicklung, sondern auch der Entwicklung der letzten Wochen, weil ich das Gefühl habe, dass hier diese Debatte anders nicht mehr loswerden können und weil ich auch große Befürchtungen habe, dass die uns nicht nur ins Wahljahr hineinträgt, sondern auch uns einen Wahlerfolg kosten kann. Warum das so ist, sage ich gerne gleich. Super, da haben wir ja die Fronten gleich abgesteckt. Hervorragend. Wie steigen wir jetzt in die Diskussion ein? Am besten, da du schon angekündigt hast, Udo, oder Kira, möchtest du auch noch sagen, warum du mich da gebeten hast, mit zu moderieren, weil du Meinung hast? Nein, das ist so schon für dich okay. Ich würde auch sagen, dass Udo, weil er hat ja vorher gedacht, keine Neuwahl des Bundesvorstands und jetzt meinte, darum würde ich sagen, er fängt mal an, warum er das meinte. Danach kann Jens mal sagen, warum er das nicht meinte. Danach können wir vielleicht in etwas allgemeineren Teil gehen. Ja, ich war bislang eigentlich der Auffassung, dass man ja die Problematik durch das, was Jens gesagt hat, nämlich konstruktive Zusammenarbeit und ein bisschen Lernen aus anderen vorherigen Ereignissen, dass man das lösen kann. Das bin ich mittlerweile nicht mehr. Entschuldigung, einfach weil ich gemerkt habe, dass hier Konflikte offensichtlich herrschen, die einfach nicht mehr auflösbar sind. Auf der einen Seite ist natürlich das, ich sage es mal in Anführungsstrichen, Problem, Anführungsstriche, Johannes Ponada, das bei mir im Moment einfach nicht mehr auflösbar ist. Ich schätze den Johannes persönlich sehr, aber ich habe halt über die Monate jetzt auch wirklich die Erfahrung gemacht, dass mit seiner Person der Wahlerfolg daran scheitert einfach für uns, dass Inhalte in der Debatte auch vor Ort, zum Beispiel an Infoständen oder in Diskussionen, nicht mehr vermittelbar sind. Und überdies habe ich eben, das habe ich gerade schon gesagt, das Gefühl, dass nicht nur diese Debatte, aber diese Debatte mit ausschlaggebend und auch andere Debatten, die dazu geführt haben, dass es hier ein Vorwärts und ein Überschreiten einer unkritischen Schwelle einfach nicht mehr gibt. So, ich habe das Gefühl, wir fahren die ganze Geschichte mittlerweile sehenden Auges gegen die Wand und mir ist einfach nicht klar, wie es ohne Neuwahlen und auch ohne personelle Konsequenzen gehen soll. Wobei ich ausdrücklich sage, dass ich eigentlich schon das in Anführungsstriche reinigende Element darin sehen würde, dass wir eine neue Legitimation für den Vorstand schaffen. Und auch natürlich jedes Vorstandsmitglied dann die Möglichkeit hat, sich nicht nur in Umfragen der Bewertung auszusetzen, sondern auch natürlich, wie jeder andere auch das Recht hat, dort anzutreten und sich gegebenenfalls wieder einen Platz im Vorstand, ich will gar nicht sagen zu erobern, aber zumindest zu erhalten. Ja, vom Saulus zum Paulus und vom Paulus zum Saulus. Ich kann ja mal hier sagen, dass ich ursprünglich vor einiger Zeit auch schon mal dafür argumentiert habe, den Bundesvorstand ganz neu zu wählen. Im Moment und auch für die Debatte möchte ich aber jetzt nicht mal tatsächlich auf dem Standpunkt bleiben, dass wir den nicht neu wählen sollen. Das ist auch im Moment meine Meinung. Denn seit ich das damals vorgeschlagen habe, ist eine Menge Zeit vergangen und man hätte diese Zeit schon nutzen müssen, wenn das einen Sinn gemacht hätte aus meiner Sicht. Jetzt ist es irgendwie so ein bisschen so eine Notlösung, ne? Irgendwie, das haben wir jetzt auch schon gemerkt. Die meisten Leute sind einfach jetzt nur noch fed up, also haben die Schnauze voll. Und so kommt ja auch die Begründung dieser Umfrage so ein bisschen rüber, die Klaus initiiert hat. Es geht halt nicht mehr, obwohl wir das jetzt schon seit Monaten hören, irgendwie von verschiedenen Leuten. Es geht also offensichtlich doch monatelang auch, obwohl es nicht mehr geht. Da kann man sich jetzt auch mal drüber unterhalten. Aber ich glaube, dass einige Leute die Risiken, die eine Bufo-Neuwahl in Neumarkt mit sich bringt, falsch einschätzen. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Man könnte schon der Meinung sein, dass, was weiß ich, wir da einfach nochmal neu wählen, eine Handvoll nette Leute bestätigen wir, was weiß ich, die Swanhild und den Sven zum Beispiel, weil die gar keine politischen Tätigkeiten ausführen, sondern nur Verwaltungstätigkeiten. Und das haben sie vielleicht auch gut gemacht, also meiner persönlichen Meinung natürlich auch. Die bestätigen wir, vielleicht sogar auch noch den Bernd und dann gucken wir mal, wer immer noch dazu wählen. Aber so läuft die Sache nicht. Wenn wir jetzt das ganz große Fass aufmachen und den ganzen Bufo neu wählen, dann wird unter Umständen auch Folgendes passieren, dass einige von den Leuten, die wir da noch wieder haben wollen, vielleicht gar nicht mehr kandidieren. Das kann man ja nicht wissen vorher. Und es wird natürlich dazu kommen, wie es immer war, dass im Vorfeld das ganz große Personalfass aufgemacht wird. Das heißt, wir haben extrem viele Kandidaten, selbst wenn wir einige gar nicht neu wählen wollen. Und damit müssen wir umgehen. Das kostet in einem Vorfeld für alle Beteiligten sehr viel Kraft. Das wird sehr viel Öffentlichkeit kosten. Und hinterher wird sich dann auch nicht das einstellen, aus meiner Sicht, was viele hoffen. Der Vorstandsposten ist in Neumarkt unattraktiver, als er in Neumünster gewesen ist. Allein schon durch die Umfragewerte ist er unattraktiver. Er ist für viele Leute auch unattraktiver, weil in diesem Jahr, beziehungsweise mindestens im letzten halben Jahr, extrem deutlich wurde, wie anstrengend dieser Job ist und wie stark man sich darin verschleißen kann, wie der Arbeit auch blockiert wird untereinander und was es da für Probleme gibt und wie wenig positive Rückmeldung man die ganze Zeit kriegt, selbst wenn man fleißig ist, arbeitet und nur das Beste will. Hat man davon Undank, Respektlosigkeit oder ähnliche Dinge. Das ist auch vielen Kandidaten, die wir vielleicht da gerne sehen würden, natürlich absolut klar. Gleichzeitig gibt es schon seit einiger Zeit natürlich auch viel attraktivere Posten in dieser Piratenpartei. Nicht zuletzt sind es ja die Bundestagslisten, auf die jetzt tatsächlich alle auch schauen. Was sehr sinnvoll ist, dass alle darauf schauen. Aber es ist natürlich für die meisten Leute viel attraktiver, auf so einer Bundestagsliste zu stehen, als so einen ehrenamtlichen Vorstandsposten auszufüllen. Denn da hat man eigentlich fast nur negative Aufmerksamkeit. Und wohingegen auf einer Bundestagsliste kannst du nicht viel falsch machen. Du bist ja auch nicht für viel verantwortlich. Kannst schön thematisch arbeiten und kannst auch mal einen Pressetermin machen und kannst vielleicht einen Wahlkampf machen, und wenn du sehr viel Glück hast und der Wahlkampf geht gut, bist du vielleicht in einem Parlament. All das trifft auf Bundesvorstände eben nicht zu. Und deswegen ziehe ich halt dieses Kalkül, was auch zum Beispiel in einem Blogposting von Kungler alias Matthias Strade vor einigen Tagen formuliert wird, das ziehe ich sehr stark in Frage. Ich würde natürlich grundsätzlich das auch begrüßen, wenn wir zum Beispiel nur nachwählen würden. Das heißt, mindestens zwei Beisitzer sind ja ausgeschieden, die könnte man ohnehin nachwählen. Und ich persönlich würde mir auch wünschen, das ist kein Geheimnis, ich will es auch nur einmal heute sagen, wenn Johannes Brunader den Posten des politischen Geschäftsführers freimachen würde, könnten wir da auch nachwählen. Oder, was ich eigentlich sehr viel schlauer finde, da können wir vielleicht gleich dann nochmal drüber diskutieren, wir könnten den in der Satzung schlicht streichen, diesen Posten. Denn das Problem ist tatsächlich auch eines dieser Positionen. Die Position steht nämlich zumindest medial in letzter Zeit sehr stark in Konkurrenz zu dem Vorsitzenden und seinen beiden Stellvertretern, die wir jetzt haben. Aus meiner Verständnis des Vorstands sind eigentlich der Vorsitzende und die beiden Stellvertreter, insbesondere diejenigen, die die Partei nach außen repräsentieren sollten. Der politische Geschäftsführer sollte aus unserem alten Verständnis mindestens heraus nicht die Frontfigur sein, sondern er sollte eigentlich ja das politische Zusammenleben, die Meinungsbildung intern organisieren. Das ist natürlich ein extrem schwieriges Unterfangen, für eine Person absolut unmöglich. Sicherlich wird Bernd da gleich was zu sagen noch vielleicht. Er soll es aber auch nur grob organisieren, sodass die Leute es selbst vernünftig hinkriegen. Das heißt, Richtungsentscheidungen machen, vielleicht Dinge verbinden, die sich nicht von alleine verbinden und so weiter und so fort. Letztlich durch Marina Weißband hat dieser Posten eigentlich diese ursprüngliche Bedeutung verloren. Man muss auch ehrlicherweise sagen, sie hat in dieser Funktion überhaupt nicht agiert, weil sie natürlich nach kurzer Zeit medial gehypt wurde. Sie war dann für uns in gewisser Hinsicht noch viel wichtiger und wertvoller als ein gut funktionierender politischer Geschäftsführer, wenn man jetzt mal so zynisch ist und Außenwirkung abwägt gegen politische Weiterentwicklung der Partei. Auf diesem Ticket fährt jetzt auch Johannes, leider. Das müsste nicht so sein und ich glaube auch nicht, dass es eben gut war. Und deswegen müssen wir uns die Frage stellen, wie wir insbesondere diese Position weiterentwickeln wollen oder ob wir die nicht vielleicht einfach streichen. So, jetzt lasse ich auch mal andere Leute zu Wort kommen. Ja, vielleicht vor allem den Udo, genau. Ja, das war jetzt ein Ausflug in die Geschichte. Das fand ich auch sehr interessant, weil ich den größten Teil, das ist ja auch bekannt, nicht miterlebt habe. Dennoch bleibe ich bei meinem Ausgangsstatement, dass es so nicht weitergeht. Und es geht nach meiner Auffassung schon deshalb nicht weiter, weil uns diese Entwicklung in den letzten Monaten, insbesondere seit Nordrhein-Westfalen, das sozusagen ein Höhepunkt auf der Erfolgswelle gewesen ist, in den Abgrund treibt. Wir kommen von 8% und werden wahrscheinlich in der nächsten Sonntagsfrage 1,5% haben, wenn es gut läuft. Und das ist für mich ein ganz klares Signal, unabhängig von all diesen Punkten, die du richtigerweise ansprichst, dass wir hier etwas tun müssen. Und nichts tun ist nach meiner Auffassung der falscheste Weg, weil sich eben seit Nordrhein-Westfalen und insbesondere auch jetzt seit den Vorstandsneuwahlen keine positive Entwicklung zeigt. Das hat die genannten Ursachen, aber man kann nicht so fortfahren, dass man sagt, okay, weiter so, denn es ist, und das ist auch einfach nicht zutreffend, nicht alles gut gelaufen, das muss man ganz klar sagen. Das erleben wir jetzt gerade an dieser Kehrtwendung in Sachen Umfrage. Zunächst war monatelang die Parole, wir haben eine Satzung, wir wählen im August oder September, Quatsch, wir wählen im Oktober nach der Bundestagswahl, weil wir uns auf die politische Arbeit konzentrieren wollen. Und diese Kehrtwendung jetzt, die ist für mich nicht mehr als ein Ausdruck offensichtlicher Hilf- und Ratlosigkeit, die einfach dadurch schon dokumentiert wird. Und es sind noch viele andere Dinge in der Außenwirkung so gravierend schiefgegangen, dass ich einfach hier auch keine Perspektive sehe. Das ist jetzt eine relativ harsche Kritik, aber ich muss da wirklich sagen, dass gerade bei der politischen, in Anführungsstrichen, Führung, ja, da wirklich, wirklich nichts rumgekommen ist, was uns weiterbringt. Was ist natürlich nicht so, dass man dem Vorstand vorwerfen kann, alleine schuld an diesen miesen Umfragewerten zu sein. Aber ein guter Teil geht natürlich auf das Konto, insbesondere auf den Komplex Johannes Ponada. Und für mich stellt sich, wiederhole mich da ganz einfach die Frage, was sagen mir auch diese inhaltlichen Kehrtwendungen? Das ist ja nicht nur die einzige mit, dass wir jetzt in Neumarkt möglicherweise wählen wollen, obwohl das bisher kategorisch ausgeschlossen worden ist, unter Hinweis auf die doch weit ausgelegten Möglichkeiten der Satzungen, sondern auch andere Dinge. Wir haben über Wochen und Monate gehört, wir wollen uns im Fernsehen rar machen, wir wollen uns politisch zurückhalten für die heiße Phase des Wahlkampfes. Dann hieß es mittendrin urplötzlich, nein, wir werden verstärkt in die Medien gehen und das ganz toll machen. Was ist daraus geworden? Die Medien sind natürlich durch die Verweigerungshaltung, die über einige Monate einfach da war, das muss man konstatieren, vor der Jahreswechsel völlig unlustig mit uns oder mit führenden Piraten noch in der Weise zu sprechen, wie sie vielleicht anderweitig bereit gewesen wären. Also ich bringe das wirklich auf den Punkt. Ich habe das auch schon in einem Interview gesagt. Dieser Vorstand ist, unabhängig von den Menschen, die dort sind, in seiner Gesamtheit aus meiner Sicht am Ende. Wir brauchen eine neue Legitimation und ich weiß nicht, ob es besser wird, da gebe ich Jens recht. Natürlich, man weiß es vorher nicht. Ich habe nur das Gefühl, wenn wir den Vorstand nicht neu wählen und insbesondere auch personell erneuern, dann kann es eigentlich nur so schlecht werden, wie wir uns das alles nicht mal im schlimmsten Fall zu erträumen wagen. Deshalb bin ich mittlerweile, nachdem wir alle offensichtlich ihre Meinung mittlerweile dreimal gewechselt haben, gibt ja keinen, der noch bei seiner ursprünglichen Position ist, eben auf dem Platz gelandet, dass ich sage, nee, liebe Leute, bitte jetzt einen Schlussstrich. Und das bedeutet für mich, ich stimme für diese Neuwahl, auch wenn die Fragen sehr kompliziert sind. Ich habe sie kaum verstanden, zumindest für die zweite Frage. Aber ich habe das rausgefunden, wie das gemeint ist. Man muss sein Kreuzchen an der zweiten Stelle machen, wenn es um Tag 1 geht. Ich glaube, das Ganze müsste man jetzt langsam mal ein bisschen auseinander sortieren. Da gehen sehr viele Sachen ineinander, die eigentlich erst einmal geklärt werden müssten. Ich habe einiges gehört von wegen Umfrage, Prozente und so weiter. Daraus könnte man jetzt schließen, okay, wir wollen Bundestagswahl als Ziel definieren mit über 5%. Dann könnte man aber auch ein Ziel sagen, dass man so die innerparteiliche Sache entwickeln oder natürlich auch einfach das Umsetzen unserer Politik. Das hat man ja in der Vergangenheit, hat man ja da auch schon großen Einfluss eigentlich auf die deutsche politische Landschaft geübt mit unseren noch 2%. Und wenn man das dann tut und sagt, wo sind eigentlich die Ziele, dann kommt man schon mal ein bisschen weiter. Der Jens hat was erwähnt von der innerparteilichen Meinungsfindung der Organisation. Da ist vom BUFO eigentlich überhaupt nichts passiert, da hat er recht. Wäre aber dringend nötig gewesen, insbesondere im Hinblick auf ein Wahlprogramm. Zum anderen haben wir natürlich einen Bundestagswahlkampf zu bestreiten, den wollen wir. Schatzmeister hat mal gemeint, von wegen, ja, müssen wir schon alleine, dass die Finanzierung wieder klappt. Dazu wäre das Wahlprogramm ganz entscheidend und die Kommunikation, dass die Mitglieder außen wirklich mit den Menschen reden. Und da verbrennen wir, glaube ich, momentan extrem viel Motivation bei den Leuten, wenn ich mir so lese, was denn so los ist und wie viele Leute eigentlich gerade noch Bock haben, groß zu tun. Und insofern müssen wir wirklich jetzt erstmal, glaube ich, ein bisschen sortieren, was ist eigentlich unser Ziel und dann überlegen, wie wir das Ziel erreichen. Wenn wir wirklich Bundestagswahlen als Erfolg sehen, dann überlegen, woran eigentlich das liegt, dass die Umfragewerte so unten sind, dann wissen wir, dass das viel mit negativen Emotionen zu tun hat und dann können wir suchen, wo die Ursachen liegen und dann können wir an die Ursachen ran. Und ich glaube, um es ganz kurz zu machen, weil die anderen wollen ja wieder weiter reden, ich glaube, das ist ganz eng mit dem Bundesvorstand insgesamt, ich will das an keiner Person jetzt detailliert festmachen, auch wenn es Beispiele dafür gibt, verbunden. So wie der Bundesvorstand mit Marina positiv gewirkt hat, hat jetzt der aktuelle negativ gewirkt. Und ich denke, eine Neuwahl wäre ein Zeichen, dass die Partei einen Wechsel an der Stelle will, insgesamt. Und damit wäre das eigentlich meiner Meinung nach eine Chance insgesamt für den Wahlkampf. Also wenn ich kurz einen Satz dazu sagen darf oder vielleicht sogar zwei, für uns, also für die meisten Piraten in Nordrhein-Westfalen, die ich kenne, mit denen ich am vorwiegend zu tun habe, ist es ein ganz klares Ziel, die Piraten in den Bundestag zu bringen. Das ist jetzt das Hauptanliegen. Das, was du gesagt hast, ist natürlich achtens- und lobenswert, aber das ist nicht die Intention der Politik, insbesondere der Piraten, mit denen ich jeden Tag zu tun habe. Hier in Nordrhein-Westfalen, das sind sehr viele. Die wollen diese Partei in den Bundestag bringen. Und dieses Ziel ist durch die aktuelle Entwicklung in weite Ferne gerückt. Ist es aber auch so, meinem Empfinden nach, ich bin ja nicht ganz so lange dabei wie der Jens, fast, haben sich die Inhalte auch sehr stark verändert bei den Piraten, weil wenn jetzt der Bernd oder irgendjemand aus dem Vorstand was sagt, dann sagen irgendwie die Hälfte, sagen toll und er hat recht, so sind wir, und die andere Hälfte sagt, der soll sich doch ins Knie schießen und finde ich völlig daneben, der ist kein Pirat. Und das war früher nicht so extrem, also dass die Meinung, was eigentlich die Piratenpartei überhaupt will oder ausdrückt, dass das überhaupt nicht mehr feststeht, ist mein Gefühl. Ja, um mal nochmal am Anfang kurz beim Thema zu bleiben. Die komplette Neuwahl des Bundesvorstands oder nicht. Ich würde auf jeden Fall auch gerne nochmal deine Meinung hören, Udo, zu dem Vorschlag, dass wir vielleicht der Versammlung in Neumarkt tatsächlich durch eine kluge Antragswahl die Wahl lassen, ob sie den Vorstand als Ganzes oder vielleicht einzelne Positionen neu wählen will. Denn da ist das Kalkül ganz stumpf. Es braucht sehr viel Zeit, alle Positionen zu wählen. Und wenn man zum Beispiel den Vorsitzenden gar nicht neu wählen würde, jetzt mal nur noch hypothetisch, unabhängig, weil das natürlich auch eine der exponiertesten Positionen ist, es ist ein gutes Beispiel, würden wir sehr viel Probleme in Neumarkt zumindest nicht haben, die wir andererseits sonst hätten, rein zeitlicher Art, denn das Wahlprogramm ist zwar schon gar nicht so schlecht, aber ich denke schon, dass gerade die Leute, die nach Neumarkt anreisen werden, werden wohl überwiegend Programmarbeit machen möchten, denn das werden auch viele sein, die schon in Bochum waren und da waren einfach die meisten Leute dafür, das in Neumarkt nochmal abzuschließen mit dem Bundestagswahlprogramm. Ich bin auch der Meinung, da könnt ihr mich gerne auch später noch zitieren, wenn es dann klar ist, dass zwar in dieser Umfrage, die wir jetzt machen, vielleicht mehr Leute für eine Neuwahl des Bundesvorstands sind, aber in Neumarkt wird das Verhältnis unter Umständen anders sein. Es ist nämlich ein Unterschied, wenn ich zu Hause sitze am Computer und eine Umfrage ausfülle oder wenn ich nach Neumarkt anreise und dann meine Zeit verschwende. Das sind zwei völlig verschiedene Gruppen von Leuten. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das tatsächlich sein wird. Denn, wie gesagt, ich behaupte, dass die Piraten in Neumarkt größtenteils eher die zeitsparende Variante, also pro thematischer Beschäftigung und Personal nur so viel wie möglich, wie nötig wählen wird. Aus satzungstechnischer Sicht habe ich von mehrerer Seite bestätigt bekommen, dass man auch einzelne Positionen problemlos unabhängig von dem Gesamtvorstand neu wählen kann. Man könnte das sogar ergänzen, wenn man die Nachwahl von Positionen macht oder auch einzelne Neuwahlen erzwingt, dass man am Schluss nochmal ein bestätigendes Votum für den Gesamtvorstand macht. Das ist zwar dann juristisch eventuell total irrelevant, ist aber vielleicht das gleiche Signal, was du gerade sozusagen für die innere Motivation für richtig hieltest, Udo, oder? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich habe es ja vorhin so formuliert, dass aus meiner Sicht dieser gesamte Vorstand eine neue Legitimationsgrundlage braucht. Und ich halte es auch nicht für eine wahnsinnig gute Idee, ehrlich gesagt, nur die Leute neu zu wählen, die im offensichtlichen Kreuzfeuer der Kritik sind, weil das hat sowas von rausschießen, ja. Das wird ja ein noch größeres Spektakel, als es ohnehin droht. Also da habe ich extreme Bauchschmerzen, im Übrigen auch in gewisser Hinsicht formaljuristische Bauchschmerzen, denn zu Neuwahlen muss man einladen und die Versammlung nicht an Ort und Stelle, das dann einfach alles über den Haufen werfen und sagen, wir wählen jetzt mehr oder wir wählen jetzt weniger Leute. Also da wären dann auch Anfechtungen und Ähnliches programmiert, möglicherweise auch von Leuten, die vielleicht davon ausgingen, dass sie nicht neu sich zur Abstimmung stellen müssen und es dann aber doch tun. Also ich fürchte, dass die Debatte, wenn wir dann so selektiv wählen und auch zielorientiert wählen, eher noch gravierender und problematischer wird, als wenn wir sagen, okay, wir nehmen uns den Tag oder die anderthalb Tage für die Vorstandsneuwahl. Wie kommen Sie jetzt auf einen Tag? Weil die haben ja in Neumünster, die haben bisher immer 2 Tage gedauert. Warum sollten wir es jetzt plötzlich so viel schneller hinkriegen? Ja, ich plane keine Bundesparteitage. Ich habe auch bei dieser Sachlage natürlich jetzt auch keine große Hoffnung, dass das in einem Tag klappt. Aber ich persönlich bin halt der Meinung, dass wir uns die 2 Tage dann dafür Zeit nehmen müssen, die wir immer gebraucht haben. Ja, ich denke auch, in dieser Umfrage wird, glaube ich, habe noch gar nicht richtig rein, irgendwie in Tagen gerechnet, sozusagen ein Tag dies, ein Tag jenes, wenn ich das richtig gesehen habe. Man möge mich korrigieren, wenn man schon Einblick genommen hat. Ich denke auch, wenn wir alle Positionen, und das sind ja sehr viele, seit wir in Neumünster unklugerweise diesen Vorstand auch noch vergrößert haben, das ist übrigens auch so eine Sache, wo man mal lernen könnte. 6 Jahre lang haben wir immer abwechselnd auf den Parteitagen den vergrößert, verkleinert, vergrößert, verkleinert, vergrößert und verkleinert. Witzigerweise immer, weil die Leute scheinbar offensichtlich auch in unserer Partei nur ein Gedächtnis, politisches Gedächtnis haben, was weniger als ein Jahr reicht. Denn ansonsten könnte man sich das komplett sparen, weil es nie etwas gebracht hat. Es hat sich eigentlich schlauerweise bei 7 eingependelt. Wir hatten 5, 7, jetzt haben wir 9. Jetzt wird es vielleicht wieder auf 7 gehen oder wie auch immer. Aber das dauert sehr lange. Deswegen wird eventuell sogar nicht mal Zeit sein für viel Programm. Ich hoffe wenigstens für 2, 3 Programmanträge, vielleicht Drogenpolitik, das müsste unbedingt noch rein eigentlich ins Bundesprogramm und ein, zwei andere Dinge. Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn wir neu wählen, werden wir kein einziges Thema anpacken, was schon im Programm drin steht. Das sollte sich jeder auch klar machen, der jetzt abstimmt oder der schon abgestimmt hat. Das ist aber vielleicht sogar keine schlechte Idee, weil ansonsten man einfach sehr viel Zeit für sehr wenig Output verschwendet. Wenn wir jetzt nochmal irgendeinen Satz in irgendeinem Wirtschafts- oder Rentenpapier tunt, obwohl man ganze Blöcke noch nicht drin hat in dem Programm. Und dann gibt es ja noch das drohende Gespenst der Satzungsdiskussion. Ja, das ist alles richtig. Nur ich weiß nicht, was uns das schönste und dickste und sorgfältig ausgearbeitetste Programm hilft, wenn wir uns bis zur Bundestagswahl oder vielleicht sogar noch bis zur Europawahl weiter in dieser Diskussion verlieren, die uns bislang auch so nicht nur so viel Kraft gekostet hat, sondern auch so viel Wählergunst und Sympathie. Und deswegen muss man aus meiner Sicht eine klare Abwägung treffen. Lieber ein Ende mit Schrecken jetzt als ein Schrecken ohne Ende bis zur Bundestagswahl oder darüber hinaus. Ich würde gerne eine Anregung vom Bondil aus dem Chat aufnehmen. Er hat gesagt, er kann nicht sprechen. Ich mache einfach mal diesen Beitrag für ihn. Mal sehen, ob das noch einen neuen Aspekt in die Diskussion einbringt. Ich weiß nicht, wer gestern die BUFO-Wahl verfolgt hat, BUFO-Sitzung verfolgt hat, aber ich finde das Verhalten gegenüber Johannes durch den Vorstand mehr als fraglich. Die Sitzung hat sehr gut gezeigt, dass mit diesem BUFO nicht viel zu erreichen ist. Beispiel Antrag auf Freigaberechte für Pressemitteilungen war das. Wie kann es denn sein, dass alle Vorstandsmitglieder außer Johannes ein Freigaberecht haben? Ich denke, hier sollte jemand auf seiner Ebene agieren können und sich nicht einige drüber stellen. Wie gesagt, der UFO kann so nicht zusammenarbeiten, dafür sind die Fronten zu verhärtet und das ist doch nicht allein Johannes Schuld. Ich werfe es einfach mal so in den Ring. Ich möchte es erweitern. Genau die Sache geht ja seit vielen Monaten. Wir hören im Prinzip seit Ende Sommer, Anfang Herbst, dass jetzt hier Wert drauf gelegt wird, dass man jetzt wieder miteinander kann, dass viele schöne Worte, dass es wieder funktioniert im Endeffekt. Und es zeigt sich eigentlich von Woche zu Woche, dass es eben irgendwo nicht wirklich funktioniert. Und so Ereignisse wie gestern zeigen eigentlich ganz deutlich, dass, also ich erwarte wirklich in den nächsten Wochen, Monaten auch nicht wirklich, dass sich da was verbessert. Also ich sehe die Chance eigentlich momentan nicht mehr. Jens, siehst du die Chance noch? Ja, ich habe ja versprochen, heute bei der Position zu bleiben, den Bundesvorstand nicht neu zu wählen. Mir ist ja natürlich klar, dass das im Moment in so einer die Tendenz sicherlich bei den Piraten insgesamt dahin geht, das doch zu tun. Das glaube ich, ist im Moment schon so. Die Frage ist eben, wie stark diese Tendenz dann vor Ort, wo es wirklich um die Stunde geht, die man dann so oder so verschwendet. Also so oder so aufwendet, will ich natürlich sagen. Da bin ich gespannt, ob diese Empörung bis dahin trägt. Ich sehe nur Folgendes. Das war ja auch der Grund, warum ich vor langer Zeit schon mal einen Zeitplan angemahnt hatte. Im Grunde genommen in der Woche vor Bochum hatte ich einen Blogpost gemacht, der hieß "Ein Vorschlag zum Zeitplan". Da wurde dann eigentlich nie drüber diskutiert über dieses Thema. Und wir sind jetzt schon wieder ein halbes Jahr weiter und genau genommen gibt es gar keinen Plan. Das ist vielleicht auch etwas, was wir vielleicht mal verbessern sollten. Längere Zeitpläne tatsächlich auch frühzeitig kommunizieren in jeglicher Hinsicht. Und ich sehe einfach die Gefahr im Mai, das ist nicht mehr so weit hin zur Bundestagswahl. Wir wissen ungefähr, dass am 1.6. grob schon mal vielleicht sogar die ersten Plakate aufgehängt werden dürfen. Ja, also das ist 3 oder 4 Wochen, bevor wir das erste Plakat aufhängen. Das sollte man sich schon klar machen. Ich sehe einfach das folgende Problem. Ich sehe bei den Landeslisten eine Menge gute Leute in allen Ländern und die Landeslisten für die Bundestagswahl, die Menschen, die da drauf sind, die haben sehr viel Vertrauen von ihrem Landesverband, von der Basis. Das ist auch sehr gut so. Und ich bin da, finde das absolut gut, dass wir da eine Menge von Menschen haben, die jetzt auch unheimlich positiv in der Öffentlichkeit wirken werden, hoffentlich, wenn wir das schaffen, das zu organisieren. Und ich sehe im Moment ganz ehrlich wenig Leute, die für eine Handvoll wichtiger Vorstandsämter sich geradezu aufdrängen, die nicht ohnehin schon in anderen Funktionen gebunden sind. Ich meine, es ist sicherlich gut, wenn jemand zum Beispiel aus dem Landesvorstand in den Bundesvorstand ginge, dann hat er wenigstens schon mal ein bisschen Vorstandserfahrung. Das ist ja eine Lehre, die wir immer eigentlich schon kannten seit 3-4 Jahren und die unsere Vollversammlung jedes Mal wieder in den Wind schlägt. Auch diesmal in Neumünster sind einige Leute gewählt worden, die keinerlei Vorstands- oder sogar keinerlei Gremienerfahrung bei den Piraten vorweisen konnten. In einigen Fällen ist es auch wieder schiefgegangen. Das wird auch beim nächsten Mal wieder schiefgehen, weil offensichtlich die Menge als solches dieses nicht zu lernen bereit ist. Da sollten wir aus meiner Sicht alle Menschen, die ein gutes Standing in der Piratenpartei haben, ständig darauf hinweisen, damit das irgendwann auch mal klappt. Denn es ist zwar bequem, das nicht zu tun, wenn man sich nicht sehr beliebt macht mit dieser Ansicht und die auch immer wieder perpetuiert, aber es ist einfach eine Frage der Verantwortung, dass Menschen, die auch ein Standing in der Partei haben, aus meiner Sicht, diese unbequemen Mahner auch mal geben. Man muss das ja nicht immer penetrant oder ernst machen, man kann es auch mal lustig machen, aber man muss es machen, denn wenn keiner die Verantwortung übernimmt für diese Dinge, dann bleibt es so, wie es ist und wir werden es beim nächsten Mal wieder haben. Die Gefahr, die ich halt sehe, ist im Mai, wenn du Leute wählst, die du nicht einschätzen kannst oder die du nicht kennst oder aus unserem jetzigen Pool in dem jetzigen Motivationsloch auch, wer geht denn da jetzt hin? Frage ich dich. Das sehe ich jetzt auch so und vor allem, was ich sagen würde, ich muss dich jetzt mal unterbrechen, ich würde gerne wissen, was Udo so denkt, was der neue Vorstand jetzt davon ausgeht, er ist komplett neu, könnte ja gut sein, weil vielleicht stellen sich auch manche nicht zur Wahl, weil es ihm einfach bis hier steht, weil ein Jahr arbeiten und nur angeschissen werden, ist für manche dann doch irgendwie nicht ganz so schick. Was dieser Vorstand, der braucht ein Vierteljahr, um sich zu finden, dann ist quasi schon Wahl. Dieses Versprechen, also dieses Heilsversprechen, was man sich da vorstellt, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. ganz pragmatisch gedacht, ob man diesen Vorstand jetzt mag und toll findet oder nicht toll findet. Was soll ein neuer Vorstand überhaupt reißen? Die brauchen ein Vierteljahr, um sich ein bisschen einzufinden, um die Abläufe zu erkennen, um mit der Presse überhaupt die Kontakte und das alles, dass das läuft. Und dann ist schon die Wahl. Das wäre doch eigentlich, oder Udo, bitte. Ja, das ist natürlich richtig, das Argument, aber ich habe es ja eingangs schon gesagt. Ich sehe nicht, was noch wesentlich schlechter laufen könnte. Ich habe aber zumindest die Hoffnung, dass es besser laufen könnte. Und ich teile da auch den Pessimismus von Jens nicht, dass wir keine Leute hätten, die den Job gut und auch erfolgreich machen können, wenn sie denn wollen. Also ich bin da nicht ganz so skeptisch, habe auch schon mit Leuten geredet, bei denen ich das Gefühl habe, dass sie das sicherlich jetzt nicht freudestrahlend übernehmen würden, allerdings nach außen hin schon freudestrahlend, wenn die Kameras klicken, aber die es machen würden. Und ich denke, dass unter denen, mit denen ich gesprochen habe, sicherlich einige Kandidaten wären, von denen man auch wirklich annehmen kann, dass sie es können und dass sie die Kraft und die Energie haben, da auch einen neuen Ruck reinzubringen. Also was die mögliche personelle Auswahl bei einer Neuwahl angeht, bin ich da längst nicht so pessimistisch wie der Jens. Und das ist ja letztendlich das, worauf es ankommt. Wer wird sich zur Wahl stellen? Wer wird in Konkurrenz zu den bisherigen Kandidaten, sofern sie überhaupt noch wollen, treten? Und kann man daraus ein Team wählen, das es packt? Und natürlich ist das schwierig, jetzt innerhalb einer so dringenden Sache wie der Bundestags, drängenden Sache wie der Bundestagswahl Fuß zu fassen, die Kontakte zu knüpfen und das Ding ans Laufen zu bringen. Aber ich glaube, es gibt Leute, die können das und ich glaube auch, die würden das machen. Deswegen sage ich, schlimmer wird's nimmer. Und deswegen sollten wir es riskieren und eben dann neu wählen. Und ich hoffe, dass sich diese Leute dann auch nicht nur mir das erzählen, sondern dann auch eben zur Wahl stellen. Ich kann jetzt leider keine Namen nennen, aber es gibt durchaus ernsthafte Kandidaten, das möchte ich mal sagen. Ich würde da ergänzen wollen, dass eigentlich so dieses neue Spiel, neue Glück irgendwo zählt. Und andererseits, es ist genauso, wie es Jens eigentlich sagt, es kann sein, dass kurz später die ersten Plakate hängen. Das heißt aber eigentlich für mich, dass der Orga-Teil, die ganzen Vorbereitungen und so weiter, wir treffen uns jetzt am Wochenende in Eisenach und so, dass das eigentlich von einem Team schon lange vorab gestet wird, dass da die ganzen Strukturen, die ganzen wichtigen Dinge, die wirklich wir als Piraten für einen Wahlkampf brauchen, längst auf sicheren Gleis dahinschreitet und eigentlich völlig unabhängig von einem Bufo sein sollte, dass es für die Außenvertretung hier mal reden, da mal reden, natürlich immer noch relevant ist für den Vorstand, ist vollkommen klar. Andererseits haben wir aber bis dahin vermutlich in allen LVs die Kandidaten, die dann auch der Presse entsprechend bekannt sind und auch die Außenwirkung darstellen können. Vielleicht sollten wir insgesamt auch in die Richtung denken, uns unabhängiger vom Bundesvorstand in der Art zu machen und wieder viel mehr so in Richtung Basis denken, dass die Basis hier eigentlich diejenigen sind, die agieren, die auch vorgeben und so weiter und nicht alle am Spiegel irgendwie lauschen, was kommt aus der Richtung Spiegel und wie müssen wir darauf reagieren. Oh ja, da habe ich da zwei Dinge kurz zu sagen, weil dieses Negative, ich sehe gar nicht, dass es nicht genug Leute gibt, die das könnten. Das ist nicht das Problem. Ich sehe nur, dass die Leute, die es vielleicht könnten, die werden es nicht werden, außer du fängst jetzt heute oder morgen damit an, für die eine PR-Kampagne zu schalten oder lässt sie durch die Republik fahren. Weil der Witz ist, wenn du jetzt irgendjemanden kennst, den kennst vielleicht nur du oder den kennt man nur in Nordrhein-Westfalen, der kann das vielleicht theoretisch können, der wird aber nicht gewählt, weil den sonst keiner kennt. Und dieses Problem haben wir immer bei den Piraten gehabt. Es gab immer auch gute Leute, es haben aber nicht immer die besten Leute gewonnen. Weil es natürlich genau wie bei jeder Wahl, da sind die Piraten inzwischen auch etabliert, nämlich auf ganz andere Dinge ankommt, als auf Fachkompetenz, die ja dann vor Ort 2000 Leute nicht mal eben aus den Unterlagen ablesen können. Es geht ja da auch um Standing, um ein Rückgrat, um Belastungsfähigkeit. Das kannst du ja nicht auf dem Papier lesen. Und es geht auch ein bisschen um persönliche Bekanntheit. Und deswegen ist es aus meiner Sicht so, wenn wir ernsthaften Bundesvorstand neu wählen wollen, weil wir wissen, dass vielleicht auch gar nicht alle, die wir weiterführen, gerne im Bundesvorstand hätten, wir wissen ja gar nicht, ob die überhaupt antreten. Wir müssen also mindestens damit rechnen. Höchstwahrscheinlich ist es auch sogar gut, das zu tun, neue Leute reinzubringen in den Vorstand. Wenn das Leute sind, die nicht jetzt schon bundesweit bei den Piraten bekannt sind, müsste man die jetzt aufbauen. Eigentlich hätte man die schon lange aufbauen müssen, aber das müsste man jetzt tun. Wenn du das erst Anfang Mai tust, behaupte ich mal, werden diese Leute nicht in diese Positionen kommen, sondern vielleicht andere Leute, von denen man das gar nicht will. Das war auch schon in den vergangenen Jahren immer so. Es gab immer mal hopp, mal top. Du kannst Glück und Pech haben. Wie gesagt, in dem Bundestagswahljahr ist mir das ein bisschen zu riskant. Und was Bernd gesagt hat, da will ich auch noch mal ganz kurz reingrätschen. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe bei mir nämlich hier, ich habe mir vorhin ein paar Notizen gemacht. Die Notiz, die dazu passt, ist, alle Macht geht vom Vorstand aus. Denn faktisch geht in unserer Partei ganz viel Macht vom Vorstand aus. Stichwort Beauftragung und Co. Der Sebastian Nerz ist ja im Moment der zuständige Bundesvorstand für diese Planung der Vorbereitung der Bundestagswahl. Er hat damit angefangen schon... ich glaube, im April letzten Jahres oder so gibt es die ersten Mails und Gruppen, die da aufgetan wurden. Jetzt in Leipzig wurde klar, dass bestimmte Design- und ähnliche Projektgruppen jetzt schon teilweise laufen und so weiter. Aber das Kuriose ist, obwohl wir eine Mitmachpartei und, sind und uns der Schwarmintelligenz manchmal rühmen oder andere Dinge, es ist so, dass alle Leute immer dann gucken zum Vorstand, nicht zuletzt gucken jetzt alle Piraten, wird der Vorstand die 5 bis 7 Themen, die wir dann pushen im Vergleich zu den anderen, mal irgendwann beschließen oder eben durch eine Umfrage, wie es jetzt eben scheinbar gemacht wird, finden, um die dann festzuhalten, weil letztendlich ist das eben das stärkste legitimierte Organ und komischerweise gibt es keine Einigungsebene jenseits des Vorstands. Man könnte sich ja auch zwischen den Landesverbänden einfach einigen, theoretisch, dann hätte man das Problem gar nicht. Und das ist eben diese Dualität. Wir wollen zwar eigentlich, dass das gar nicht notwendig ist, aber ich behaupte, wenn Sebastian zum Beispiel dann nicht mehr weitermacht, und zum Beispiel auch, weil er gar keinen Bock mehr hat, gar nicht auch mehr als Beauftragter zur Verfügung stünde, mal hypothetisch gesprochen, diese Aufgabe weiterzuführen, dann haben wir da einen Bruch. Und der Bruch ist nicht deswegen schlimm, weil Sebastian selber die ganzen Plakate malt oder die sonst wie in den Strategiegruppen, die er da gegründet hat, alles arbeitet, sondern weil er eben da die stiftende Figur auch ist. Er hat alle diese Kontakte und so weiter. Und die Leute erwarten von ihm auch teilweise die Entscheidungen. Also sowohl die Kontakte werden nicht eins zu eins übergeben werden können, die Abläufe kannst du dir nicht einfach von jemandem in 3 Tagen, der dann halb ein Jahr lang dran gearbeitet hat, abgucken. All das wird für jemanden, der nicht tief in der Partei verwurzelt ist, bedeuten, dass er diese Funktion aus meiner Sicht nicht durchführen kann. Und ich behaupte mal, dass wir nicht ab dem 1.6. oder sogar schon ab dem 13.5. wenn man Neumarkt ist, auf eine solche Funktion verzichten können. Ja gut, das sind natürlich jetzt Plädoyers für einzelne Personen. Nur das ändert ja nichts an der Grundtatsache, dass dieser Vorstand eben, was seine Außenwirkung betrifft, im Moment offensichtlich keine Perspektive bietet. Und da greife ich auch nochmal das auf, was der Bernd gesagt hat. Aus meiner Sicht ist es in der Tat so, dass wir, und darauf richten wir uns in Nordrhein-Westfalen zumindest auch schon mal ein, halt unseren Wahlkampf notfalls auch ohne das erwünschte oder mögliche Feedback durch den Bundesvorstand und diese personelle Unterstützung leisten können. Also wir sind intensiv da dran, mit sehr emsigen und engagierten Leuten uns da auch autark aufzustellen und zu sagen, egal was da kommt, wir machen hier einen vernünftigen Wahlkampf. Wir sind froh über jeden Input, der aus dem Bund kommt, der sinnvoll und weiterführend ist. Aber wir rechnen hier damit, dass das möglicherweise nicht der Fall sein wird und ziehen dann unser Ding, von dem wir hoffen, dass es gut ist, auf jeden Fall durch, wenn uns der Bund im Regen stehen lassen sollte. Nur ich teile diesen Pessimismus nicht. Es ist doch nicht so, dass man das alles jetzt an einer Person festmachen kann und sagen kann, oh, der Betreffende ist jetzt die strahlende Figur, die alle Fäden in der Hand hält. Ah, wenn das so ist, dann ist was schiefgelaufen, dass wir so eine Person haben, auch wenn sie dann sehr engagiert ist, weil das eigentlich gar nicht im Sinne unseres Anliegens ist. Und B, ist das ja auch zum Beispiel durchaus denkbar, dass so eine Person freiwillig oder eben durchaus anderen Gründen ihr Amt aufgibt oder aufgeben muss. Dann würden wir in genau der gleichen Situation stehen. Also für mich, ich kopple das wirklich ab. A, wir können das natürlich auch unter den jetzigen Umständen fortsetzen und wir können alle sehr, sehr, sehr tief und fest in die Hände spucken und hoffen, dass es trotzdem klappt, dass wir das hinkriegen. Oder wir können sagen, nein, wir nehmen das Risiko in Kauf, dass wir mit dieser personellen Erneuerung auch vielleicht etwas Chaos und Überforderung unter den dann gewählten Leuten bekommen. Aber, und da wiederhole ich mich jetzt schon zum x-ten Mal, aber ich kann es gar nicht anders sagen, noch größeres Chaos, insbesondere hinsichtlich der Außenwirkung, können wir doch gar nicht anrichten. Gut, der Vollständigkeit halber will ich noch ein letztes Argument bringen, weil wir ja tatsächlich dann vielleicht zu was anderem kommen, noch ein bisschen abschweifen werden vielleicht oder hoffentlich. In meinem damaligen Vorschlag zum Zeitplan hatte ich halt auch berücksichtigt, dass wir natürlich an die nächsten Parteitage denken müssen. Grundsätzlich hielte ich es damals für gut, dass wir weiterhin im jährlichen Rhythmus gewählt hätten. Das wäre jetzt eben Neumarkt gewesen. Wenn wir jetzt im Neumarkt wählen, würden wir ja wieder wahrscheinlich für die Zeitraumperiode für ein Jahr wählen. Dann müssen wir auf jeden Fall im Frühjahr 2014 schauen, dass wir den Aufstellungsparteitag für die Europawahl machen. Grundsätzlich ist das kein Problem. Es hängt ein bisschen vom Geld ab. Das ist ja auch das Argument, was Swanhild dieses Jahr gebracht hat. Wir hätten ja theoretisch auch einfach sagen können, wir machen dieses Jahr drei Parteitage, Neumarkt für Programm und meinetwegen vorher oder nachher irgendwie einen Parteitag, wo wir nur Personal wählen. Das wäre ja eigentlich sogar genau genommen, wenn man nicht aufs Geld achten müsste, der schlauste Weg gewesen. Der wurde aber eben jetzt von der Schatzmeisterin wegen der fehlenden, was weiß ich, 30.000 bis 60.000 Euro, die wir da immer verjubeln, für unrealistisch erachtet, sodass wir dieses Jahr nur zwei Parteitage haben. Ich weiß nicht, wie die Planung und die Entwicklung der Finanzen im nächsten Jahr sein wird. Wir müssen dann natürlich schauen, dass wir den Aufstellungsparteitag für die Europawahl zur Not in den Herbst legen und um dann im Frühjahr direkt vor der Europawahl erneut einen Buffer zu machen. Zu haben, eine Buchvorwahl zu machen. Ich dachte eigentlich vorhin, das Szenario andersrum noch darzustellen, wenn wir jetzt keinen Bufo wählen, dann müssten wir ja im Herbst satzungsgemäß spätestens einen Bufo wählen und eigentlich im Herbst auch noch die EU-Aufstellung machen, wenn wir uns ja ein bisschen sinnvoll zeitlich arrangieren wollen. Na gut, das, was Bernd Schlömer gesagt hatte, zu meinem damaligen Zeitplan war halt, dass die dann wirklich im Frühjahr 2014 erst die Aufstellungsversammlung für die Europawahl machen wollten. Das hatte ich ja damals auch kritisiert, weil ich das für zu kurzfristig gehalten hatte. Jetzt ist es aber so, wenn man sich mit den Details der Vorbereitung der Europawahl-Aufstellungsversammlung beschäftigt, dass unter Umständen das Geld sogar fast das kleinste Problem sein wird, was wir da haben werden. Aber das ist ja eigentlich jetzt im Detail auch nicht unser Thema. Grundsätzlich würde dann wahrscheinlich im Herbst nach der Bundestagswahl ein guter Zeitpunkt sein, tatsächlich die Aufstellungsversammlung zu machen, wenn man sie denn tatsächlich als regulären Bundesparteitag überhaupt abhält und nicht separat macht. Das ist eben eine Geldfrage. Das würde dann allerdings nicht in 2013 gehen, denke ich mal. Denn da ist Swanhild relativ explizit gewesen. Das heißt, wenn wir es separat machen wollten zu dem Herbstparteitag, der dran ist, dann würde es automatisch in 2014 rutschen. Ist aber auch nur ein Nebenschauplatz jetzt, glaube ich, in dieser Debatte. Was ich nochmal ansprechen würde, ist, dass ich glaube, ich viele sehen den letzten Bundesvorstand und da ist die Marina ganz oben drauf und die war ganz toll für ganz viele Piraten und die übersehen, dass eigentlich die Vorstände davor auch nur, die waren auch zum Teil zerstritten und da hat es gehakelt und da hat dies und das nicht funktioniert. Nur ist das jetzt im Moment ein Problem, dass das auch so gehypt wird. Das Problem ist eigentlich auf anderer Seite zu sehen. Alle Vorstände vor Marina, also vor dem Berliner Erfolg, sage ich jetzt mal, da hatten wir Piraten in der Bevölkerung einen Bekanntheitsgrad, ich sage mal von unter 20%, vielleicht auch deutlich unter 20%. Jetzt nach Nordrhein-Westfalen, den Wahlen, mit dem neuen Bufo haben wir einen Bekanntheitsgrad von sicher 80, 85% oder höher. Und das ist eigentlich eine ganz grundlegend andere Situation. Die macht natürlich auf die eingangs geführte Diskussion auch in Richtung Udos Aussagen noch ein ganz anderes Fass auf, weil wir momentan eigentlich, wenn wir einen erfolgreichen Wahlkampf machen wollen und den erfolgreich abschließen mit einem Einzug in den Bundestag, vor einem wesentlich größeren Problem stehen als damals die Berliner eigentlich, weil momentan ist wirklich unser Image bei den 85% potenziellen Wählern ziemlich kaputt. Ja, das sehe ich genauso. Und wie gesagt, ich meine, wir müssen da dringend die nötigen Konsequenzen draus ziehen, unabhängig davon, wie die Geschichte gewesen ist. Die Piratenpartei hat nun mal sich dieses Ziel gesetzt, zumindest, ich habe es vorhin gesagt, die meisten Piraten, die ich kenne, die sagen, wir wollen das schaffen mit dem Bundestag, und das sollte man dann auch zur Kenntnis nehmen, weil wenn wir es nicht schaffen wollten, dann bräuchten wir zum Beispiel auch nicht tagelang über detaillierte Wahlprogramme zu diskutieren, und wenn wir es denn schaffen wollen, dann hilft es aus meiner Sicht nicht so wahnsinnig viel, jetzt die Schuld bei konkreten Personen zu suchen, sondern es geht darum zu sehen, ob es noch eine Perspektive gibt. Dieses Thema haben wir jetzt schon abgehakt. Und ob wir mit einer personell erneuerten Mannschaft oder zumindest mit einer demokratisch neu legitimierten und dadurch auch wieder mit Schwung versehenen Mannschaft noch etwas reißen können. Und da bin ich positiv und optimistisch eingestimmt, wobei ich sagen würde, wenn man mich nach meinen persönlichen Wünschen fragt, wir dem, was der Bernd gerade angesprochen hat, auch in ganz anderer Art und Weise Rechnung tragen müssten. Wenn wir denn eine Partei sein wollen, die über 5% kommt und die gewissen Ansprüchen genügt, auch was die inhaltliche Arbeit angeht, auch was die Pressearbeit zum Beispiel angeht, dann müsste man auch die Konsequenz ziehen und sagen, wir müssen von dieser Amateur-ist-toll-Einstellung teilweise abrücken, insbesondere was die dann in der Verantwortung stehenden Vorstandsmitglieder angeht. Das bedeutet aus meiner Sicht ganz konkret, wenn wir uns den Schuh anziehen, dann müssen wir auch den faktischen Verhältnissen ins Auge sehen und gegebenenfalls halt auch die Leute, die das sich dann wirklich antun in verantwortungsvoller Stelle, nicht üppig ausstatten, aber sie wenigstens so bezahlen, dass sie nicht mit einer 70-Stunden-Woche mit einem Fulltime-Job nebenher noch irgendwann kurzfristig röchelt ins Grab fallen und sich nicht mehr über unseren Wahlerfolg freuen können. Also da ist auch neben dieser personellen Erneuerung, für die ich eintrete, auch zu diskutieren. Ich weiß, dass das kurzfristig nicht gehen wird, aber ich spreche es trotzdem an, ob wir denn dann eben in diesen gewandelten Umständen dadurch Rechnung tragen, dass wir auch unsere Politik zumindest in den führenden Positionen professionalisieren. Und wenn es vielleicht diese Aussicht geben würde für die Leute, die wir möglicherweise neu wählen, sei es jetzt sofort oder auf mittlere Sicht zumindest, dann glaube ich, dass die Positionen dann auch attraktiver werden. Nicht, dass ich unterstelle, dass da jemand reich mit werden kann. Das wäre auch sicherlich bei den Piraten nicht zu vermitteln und auch nicht wünschenswert. Aber dass es eben, wie gesagt, zumindest dazu reicht, dass man sich in dem Job nicht letztendlich nicht nur um Kopf und Kragen redet und handelt, sondern dass man da auch vielleicht sogar seine Gesundheit riskiert. Also dann müsste man hier diese zwei Schritte machen, personelle Erneuerung und auch dann die ganze Sache auf eine zumindest semi-professionelle Basis stellen. Ein bekannter Pirat würde jetzt sagen, gute Leute kosten viel Geld, sonst kriegst du das nicht her. Ein Seitex kennt er alle. Damit hat er eigentlich nicht Unrecht. Ich würde auch ganz massiv dagegen plädieren, einen Vorstand zu bezahlen. Diese zweite, dritte Ebene, die wirklich die Arbeit machen, was jetzt auch losging gestern mit den Beschlüssen, die vermutlich noch gefasst wurden, Buchhaltung und so weiter, die ganzen Servicekräfte, auch mal Leute aus der IT, die da ganz wichtige Dinge tun, das sind eigentlich die Leute, die mal Geld dafür bekommen müssten. Der Rest, glaube ich, sollte noch nicht so mit Finanzen beglückt werden, abgesehen davon, dass wir es uns gar nicht leisten können. Weil wenn wir nur zwei oder drei Vollzeit bezahlen, haben wir bundesweit kein Geld mehr für nur einen Parteitag im Jahr. Ja, das sehe ich bei dieser Debatte leider auch so. Wir haben einfach extrem wenig Geld. Das ist verwünschenswert, dass wir alle möglichen Leute bezahlen, aber wenn unser Budget gerade mal für drei Leute auf allen Ebenen bundesweit und für alle Themen reicht, dann ist man da schnell mit nackter Hose da. Was mich ein bisschen ärgert, und vielleicht können wir da jetzt tatsächlich mal in eine produktive Diskussion münden, ist dieses Verhalten, wir verhalten uns wirklich wie ein Quartalssäufer in dieser Partei. Also wir strukturieren die Partei nicht vernünftig, werfen irgendwelche Leute zufällig und spontan, jugendaffin ins Rennen, lassen die sich da maximal verbrennen oder zerstreiten und dann rufen wir den Neustart aus. Das ist so irgendwie durch der Nächste. Wenn du das ein paar Jahre gemacht hast, dann findest du das einfach nicht mehr besonders lustig. Ich sehe das zwar auch so, dass natürlich die meisten Leute, die jetzt zustimmen werden, Udo, ich argumentiere ja auch aus Debattengründen jetzt hier ständig gegen dich, aber wir sollten aus meiner Sicht dann nicht sagen, war einfach scheiße, dieser Vorstand, wir machen das jetzt neu, sondern wir sollten tatsächlich endlich mal ernsthafte Konsequenzen aus dieser Quartalssauferei ziehen, damit das nicht wieder beim nächsten Mal wieder passiert. Ansonsten passiert es wieder. Ich habe es jetzt sehr oft erlebt in verschiedener Konstellation, aber die Grundprobleme sind immer die gleichen. Die sollten wir definitiv identifizieren und die sollten wir auch mal abstellen. Denn es hilft uns nicht, wenn wir die guten Leute, die manchmal tatsächlich auch auftauchen, verbrennen. Das hilft niemandem. Die brauchen wir langfristig. Wir müssen vielleicht auch mal Leute langfristig aufbauen. Wir müssen die vielleicht auch schützen. Und wir müssen die anders einbinden, als wir das jetzt tun. Und es gibt sicherlich ganz viele Punkte, die wir besser machen könnten. Deswegen möchte ich nicht so gerne immer den Reset-Knopf drücken, der aber sehr beliebt ist bei den Piraten. Das ist auch eine Zeitgeistfrage. Man glaubt, Menschen könne man reparieren. Man glaubt, man könne morgen immer wieder alles vergessen machen, was man gestern gemacht hat. Das ist aber zu einem großen Teil einfach falsch. Und ich glaube auch, dass die Piratenpartei gut daran täte, an dieser Stelle sich wirklich weiterzuentwickeln. Ja, aber wenn wir den Reset-Knopf jetzt nicht drücken und einen Neustart, der ja sogar unser Programmpunkt, also unser Claim werden soll, den Neustart nicht selber wagen, dann stehen wir auch in der Öffentlichkeit ziemlich belämmert da. Das kann ich nicht anders formulieren, Jens. Nee, klar, ich wollte jetzt auch darauf hinaus, dass wir vielleicht mal dahin gehen, dass wir analysieren, was abseits der persönlichen Querelen grundsätzliche Probleme für so einen Vorstand sind, die wir vielleicht in Zukunft besser machen können, damit der nicht immer nach einem Dreivierteljahr schon abkackt. Ja, das sehe ich auch so, weil das ist ein strukturelles Problem bei den Piraten. Das Vorstandsamt ist sehr, sehr undankbar. Jeder Fehler, den du machst, wird dir unendlich angekreidet. Jens kennt es, der leere Stuhl. Ist es Jahre her, keiner erinnert sich vermutlich an die Gründe, aber es wird immer, immer wieder gesagt. Und positive Sachen, all das, was er positiv ist, das wird alles vergessen. Jens steht quasi jetzt für den leeren Stuhl. Und diese Haltung, das ist ein strukturelles Problem der Piraten, würde ich mal sagen. Andererseits kann der Jens sehr gut damit leben, denke ich, weil durch die Erinnerung eines leeren Stuhls und dem Running Gag bleibt auch in Erinnerung. Viele der neuen Piraten fragen nämlich, wer ist Jens Seibenbusch? Die wissen überhaupt nichts davon, aber durch solche Stories wird es regelmäßig aufgewärmt und dadurch lernen sie zumindest den Namen erstmal kennen und wissen wieder, okay, es war einer ganz am Anfang. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Aber diese strukturellen Sachen sind wirklich entscheidend und da denke ich, da ist beim letzten Bufo, also vor dem amtierenden Bufo, einiges schief gelaufen, was uns jetzt eigentlich massiv auf die Füße fällt. Wir müssen nämlich, denke ich, die Strukturen wieder viel mehr dahingehend umbauen, dass wirklich die Leute, die mitarbeiten wollen, auch komplett teilhaben können, dass wirklich die Prozesse wieder offen und transparent gestaltet sind und das wirkliche Mitmachen wieder möglich ist. Das ist in vielen Bereichen nicht mehr möglich. Ich glaube, Udo hat eingangs bei seinem Statement gerade die Pressearbeit genannt. Das ist so ein Fall, den ich damals kritisiert habe, den ich bis heute eigentlich kritisiere, dass das alles viel, viel zu abgeschottet ist und lieber verzichte ich da wirklich auf gewisse Professionalität, habe aber dafür breite Beteiligung, viel Lust bei den Leuten und auch vielleicht einen sehr schnellen Arbeitsstil, wenn es wichtig ist, wenn es gerade aktuell ist. Oh, wir haben Mikrofonleute. Ich weiß nicht, wer von euch zuerst da war, der Markus oder der Nick? Also ich würde mal anfangen. Und zwar sehe ich, glaube ich, drei große Probleme, die Vorstände oder Leute in Funktion momentan haben. Das erste ist, dass sie sich sozusagen verpflichtet fühlen, Dinge zu tun, die sie einfach gar nicht leisten können. und es dadurch zu einer Überlastung kommt. Da muss man wieder zum Spruch zurückkommen, wenn es keiner macht, dann passiert es auch nicht. Und dass man sozusagen den Leuten, die gewählt sind, dass sie die Dinge machen, für die sie zuständig sind. Und wenn sich für den Rest keine Basis findet, dass es dann halt auch nicht stattfindet. Das andere ist, glaube ich, so ein Missverständnis bei dem Mitmachfaktor. Also wenn sozusagen Leute rumtrollen oder destruktiv handeln, dann sollte man sie auch konsequent ausschließen oder sozusagen ignorieren können. Man muss nicht immer jeden Troll immer mitschleppen. Und das dritte ist das Problem, dass die Strukturen immer offizieller werden und dadurch so eine Zentralisierung auf Beauftragte oder offizielle Personen stattfindet und der Mitmachcharakter und die Verteilung der Arbeitslast auf die Masse nicht stattfinden kann. Und das sind, glaube ich, so drei Punkte, die man beim Neuaufsetzen verbessern sollte. Also ich finde es völlig richtig, die Diskussion auf einer etwas Metaebene zu führen. Allerdings, und das will ich noch mal kurz in den Raum werfen, wir haben nicht die Zeit, hier noch groß die Strukturen zu ändern oder tolle Dinge zu bewirken, was die Diskussionskultur und Ähnliches betrifft unter den Piraten. Das sind natürlich gute Appelle, die langfristig wirken können und jeden dieser Punkte muss man sich dringend annehmen. Nur, das müssen wir doch ganz realistisch sehen, es fehlt uns absolut die Zeit, auch nur den kleinsten Teil von dem, was wünschenswert wäre, in einem für die Bundestagswahl noch relevanten zeitlichen Rahmen umzusetzen. Wir kommen jetzt in Handlungsdruck und unsere Handlungsmöglichkeiten sind ganz klar limitiert, wenn wir aus dieser Reputationsfalle, die uns im Moment alles andere zuschlägt, rauskommen wollen. Ja, Udo, das ist richtig, aber ich sehe trotzdem die Möglichkeit, dass wir das trotzdem noch innerhalb der nächsten 4 bis 5 Wochen machen können, wenn wir es wollen. Also ich sehe nicht die Einschränkung von dir, dass ich unrealistische Vorschläge gemacht hätte. Nein, ich finde deine Vorschläge nicht unrealistisch. Ich sage nur, ich glaube nicht an deine Zeitperspektive von 4 bis 5 Wochen. Aber wenn wir das irgendwie hinkriegen sollen, ich bin der Letzte, der nicht daran mitwirkt. Ich krempel sehr gerne die Arme hoch, wenn solche Vorschläge kommen. Und jeder von uns ist ja sowieso aufgerufen, daran mitzuwirken. Aber ich bin da wirklich skeptisch. Wir haben jetzt kurzfristigen Handlungsdruck. So, jetzt habe ich viel gesagt, jetzt müssen die anderen mal wieder. Lass doch das Mikro durchgehen, oder? Dann kann der Joachim als Nächster. Genau. Ja, okay. Wenn das jetzt okay ist. Ja, mit los. Weil ich hätte Markus erst einmal einfach nur zugestimmt. Okay, ich habe mir so ein paar Sachen auch notiert und wollte mal so 5 Punkte notieren und zuerst mal anfangen, indem ich auf was eingehe, was der Udo vor ein paar Minuten gesagt hat in einem längeren Statement. Von wegen, wir würden uns da was verspielen. Als Abgeordneter kriegt man immer so merkwürdige Einladungen, muss auf Empfänge. Vorgestern Abend ist ein evangelischer Kirchenrat in Düsseldorf verabschiedet worden, der Landesbeauftragte im Landtag. Und da war wirklich Almabtrieb und alle Prominenz da. Und da hat mir beim Bier abends ein hochrangiger SPD-Politiker, der mich noch nicht persönlich kannte, ist auf mich zugekommen, fing an, mir die Ohren voll zu schwärmen von der Piratenpartei und dass es uns brauchen würde. Und es ist ein pensionierter Politiker. Dasselbe habe ich nachher von dem Leiter, von dem ehemaligen Leiter eines evangelischen Medienzentrums gehört. Es gibt in der politischen Intelligenz ja Leute, die halten uns Piraten für sehr viel kompetenter und mit einem sehr viel größeren Potenzial ausgestattet, als uns das selber aktuell bewusst ist. Das muss man auch mal sehen. Und das sind Leute, die lesen auch das, was zwischen den Zeilen im Spiegel steht. Also ich würde die Situation nicht ganz so negativ reden. Auf der anderen Seite gibt's auch keine Gründe, sich irgendwas schön zu saufen. Die Situation ist echt nicht toll im Moment. Und da komme ich auf den zweiten Aspekt, das wäre jetzt die Netzkommunikation, vor allen Dingen die Netzkommunikation miteinander. Ich glaube, dass die Piratenpartei momentan an der Schnittstelle zu einer neuen Kulturtechnik ist und dass das eigentlich die Gruppe in der Bevölkerung ist, die das am extremsten auslebt. Das heißt, in diesem ganzen negativen Gebäsche steckt eigentlich ziemlich viel positives Potenzial, wenn wir es schaffen, tatsächlich sowas zu etablieren wie eine ich sag mal, ein Fehlerverarbeitungsalgorithmus, Mechanismus, was auch immer. Momentan haben wir gegenüber dem Bundesvorstand durch Überreizung eine Fehlertoleranz von null. Auf der anderen Seite ist jeder Fehler eh sinnlos, wenn man nicht in irgendeiner Form aus ihm lernt. Also das gilt letztlich für alle, die sich an Kommunikationsprozessen auf Twitter beteiligen. Es ist ja so, dass die Piratenpartei, die auf Twitter aktive Partei, das ist ja nicht nur der Bundesvorstand, wo es Streitereien gibt oder so, sondern auch dort wird in mancher Form gerantet, sodass man irgendwie mal über einen Appell, der Udo hat das Wort eben auch verwendet, es hinkriegen müsste, die Leute zu einer Form von Selbstreflexion zu kriegen, dass man sich dort tatsächlich auf eine Art und Weise ausdrückt, die auch im Blick hat, dass dort Leute mitlesen, die nicht sofort wissen, aus welchem Kontext irgendwie eine Bemerkung stammt, ne? Dann ist könnte es eine bessere Möglichkeit geben, tatsächlich uns in der Gesamtheit als Partei nach außen darzustellen, also Fehlertoleranz. Dann gibt's auch ein klares Argument für bezahlte Vorstände. Das sehe ich anders, als vorhin der Bernd das gesagt hat. Ich bin nicht der Meinung, dass man sogenannte, in Anführungszeichen, Subalterne, die die Arbeit machen, dann bezahlt. Denn es ist üblicherweise so, wenn du einen Vorstand von 3-4 Leuten hast und du bezahlst die Sekretärin, die einzige ist, die nachher, oder den Sekretär, die Person, die einzige ist, die nachher den Fulltime-Job macht für innerhalb des Vorstands, dann dauert das keine 4 Wochen und diese Person hat den Vorstand in der Hand und kann ihn kontrollieren, weil die anderen sich nicht völlig drum kümmern können. Also ich bin schon der Meinung, man sollte, auch wenn das eher ein klassisches Bild ist, beim Bezahlen moderat, aber oben anfangen. Das heißt beim Vorsitzenden und beim politischen Geschäftsführer. Das müsste man auch nochmal genauer diskutieren. Also bei der Ebene immer die oberste zuerst nehmen. Und dann letztlich noch ein Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, weswegen ich persönlich so ein bisschen im Dilemma bin. Ich sehe durchaus Notwendigkeiten in Neumarkt, uns mal über den Vorstand und auch über Satzungsfragen Gedanken zu machen. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass wir uns im Wahlprogramm, also es gibt mit Sicherheit keine Partei, die ein konsistentes, widerspruchsfreies Wahlprogramm hat. Das gibt's nicht und das geht nicht. Aber dass wir in unserem Wahlprogramm uns Überschriften geben müssen, die, ich sag mal, wesentlich deutlicher darstellen, dass wir eigentlich die Partei der Informations- und Wissensgesellschaft sein müssen. Viele von uns fallen zurück in Kampfbegriffe, benutzen Kampfbegriffe, die noch aus der Zeit der Industriegesellschaft oder wie auch immer stammen. Und darüber hinaus ist es auch so, und das hat wieder einen Effekt auf die, wenn es um Inhalte geht, und um die wird ja auch gestritten, ich habe das letztens am eigenen Leib erfahren, dann ist es häufig so, dass man den Vorstand, der sich dann äußert, ob das jetzt ein Fraktions- oder ein Parteivorstand ist, ist erstmal wurscht, das ist dasselbe, dass er nicht sowas wie ein allgemeinpolitisches Mandat besitzt, sondern immer die Basis befragt. Es gibt die Extrempositionen zu sagen, das sind nur Proxys, gewählte Proxys. Wenn aber ein Parteitag zusammentritt, hast du im Prinzip die Gesamtheit des Parteitags als potenzielle Kandidaten. Wenn aber alle nur Proxys sind, hat nachher keiner eine Meinung. Das ist dann auch so ein bisschen ein Problem. Also ich finde schon, dass man dort sich im Klaren darüber sein muss, dass ein Vorstand, egal ob es jetzt eine innerparlamentarische oder eben eine Parteistruktur ist, sowas wie ein allgemeinpolitisches Mandat haben darf und gewiss versuchen kann und darf und soll, sein Geschick, sein sprachliches Geschick darin auszuleben, auch noch nicht verabschiedetes und Strömungen in der Partei zu erkennen und vielleicht manchmal auch gegen den Strom zu argumentieren. Denn es gibt in der Politik und vor allen Dingen in der Wirtschaftspolitik ein, wie ich finde, generelles Problem, und das ist ein Visualisierungsproblem. Politik wird meistens in Sprache dargestellt, in Sätzen. Und dann habe ich in einem Satz die Möglichkeit, einen Kausalzusammenhang herzustellen. Und um den nächsten herzustellen, brauche ich einen neuen Satz und wieder einen neuen Satz. Es gäbe, oder ich könnte mir vorstellen, gerade auch im Bereich der gesellschaftlichen Stellschrauben, dass es dort Visualisierungstools geben könnte, die Kreisläufe deutlicher machen. Ich meine, Kreisläufe ist für uns ja kein fremdes Thema, denn wir haben letztlich sowas wie Nachhaltigkeit im Programm stehen, und denjenigen, die da sich damit intensiver beschäftigen, denen ist klar, dass speziell ein solcher Punkt mit irgendwelchen Rückkopplungen oder was auskommen muss, und das kriegst du in einem Satz normalerweise nicht mehr gebacken. Das heißt, auch was die politische Meinungsbildung angeht, finde ich, sollten die Piraten versuchen, in absehbarer Zeit eine mediale Erweiterung zu machen. Das ist nämlich etwas, das würde uns, ich sag mal, ahead of the pack bringen. In dem Sinne, dass Visualisierungstools in Deutschland zumindest höchstens in den Ausschüssen, aber nicht in den Parlamenten selber eine Kultur haben. Und jetzt halte ich erstmal die Klappe. Ich würde da ganz kurz auf zwei Sachen dazu eingehen wollen. Und zwar einmal hast du den Streit auf Twitter erwähnt. Da bringe ich immer als Gegenbeispiel in dem Moment, 10. April zum Beispiel, wo wir wirklich absolutes Umfragehoch hatten, war genau das Thema, dass wir schlimm miteinander kommunizieren. Das hat den guten Umfragewerten eigentlich überhaupt keinen Abbruch getan. Damals war die Schlagzeile in der SZ vom Alex Lessmann, kennt er wahrscheinlich alle, damals noch Gefühl in Bayern. Derzeit zerfleischt sich die Partei in Diskussionen über den Rassismus, über Sexismus mancher Mitglieder und endet mit dem Satz, der bestimmt noch bekannt ist, dass es in jeder Partei einen gewissen Prozentsatz Idioten gibt. Also den direkten Zusammenhang, der jetzt seit einem viertelhalben Jahr oft hergestellt wird, sehe ich in der Sache nicht. Ich sehe eher einen Mangel, dass wir weniger über unsere Ziele und noch weniger über unsere Themen nach außen kommunizieren und dass dieser Teil eigentlich weggefallen ist. Dadurch leuchtet dieser negative Teil Twitter zum Beispiel hervor. Und zum anderen zur Aufgabe vom Vorstand. Der Vorstand, was er zu tun hat, steht in der Satzung und da steht drin, dass er alle organisatorischen und politischen Fragen im Sinne der Beschlüsse des Bundesparteitages bzw. der Gründungsversammlung zu tun hat. Und das ist der Rahmen. Wenn wir da ändern wollen, müssen wir an die Satzung ran. Wenn das nötig ist. Ja, dazu möchte ich auch noch was sagen. Mir ist aufgefallen, dass am Anfang, mir ist aufgefallen, dass eigentlich viele Probleme einfach tabuisiert worden sind. Die gibt es nicht, da darf man nicht drüber sprechen, deswegen gibt es sie auch gar nicht. Und diese ganze Frauenproblematik, die wurde einfach weggewischt, die gab es einfach gar nicht. Und wenn es die gab, dann war das mein persönliches Problem, beziehungsweise das persönliche Problem der ganzen Frauen. Alles, was tabuisiert wird, bricht irgendwann aus, wie so eine richtige Woge und eine Welle. Und da werden wir natürlich gerade überschwemmt, aber zum Beispiel die letzte Vorstandssitzung, der Alus hat das so locker und rübergebracht. Ich habe zum ersten Mal wieder das Gefühl gehabt, mein Gott, hat da jemand Spaß an der politischen Arbeit? Und vor allen Dingen, ich habe mich ernst genommen gefühlt. Ich habe uns ernst genommen gefühlt. Damit meine ich jetzt die Frauen überhaupt. Ich habe das Gefühl gehabt, die Tendenz ist wieder positiv. Weil Probleme dürfen nicht tabuisiert werden. Das funktioniert nicht. Sie dürfen aber auch nicht im Shitstorm enden. Das funktioniert auch nicht. Die müssen angesprochen werden, dann sofort lösungsorientiert denken. Genau das, was wir hier jetzt im Moment jetzt machen. Das habe ich die letzte Zeit öfters im Mumble beobachtet. Und das ist eigentlich die richtige Richtung. Wenn wir dann wieder Grund drin haben in dieser inneren Struktur, dann können wir wieder nach außen treten, weil für den Bundestagswahlkampf ist natürlich ganz klar, wir müssen außen wirksam sein. Aber dafür muss es intern stimmen. Wenn wir nämlich negativ außen wirksam sind, ist uns überhaupt nicht geholfen. Also bei dieser Meinungsverschiedenheit will ich sie jetzt mal nennen zwischen dem, was Joachim gerade gesagt hat und das, was Bernd gerade gesagt hat sozusagen. Führt der Vorstand oder ist er nur sklavisch der Satzung ergeben oder so? Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel für das, was Joachim auch gesagt hat an einer anderen Stelle und was ich nochmal verdeutlichen möchte, was vielleicht nicht allen Piraten wirklich auch klar ist, auch hinsichtlich der Kommunikation. In gewisser Weise ist es ja so, dass wir Piraten, dadurch, dass wir uns fast, zumindest sehr stark, nicht ausschließlich will ich nicht sagen, aber sehr stark elektronisch kommunizieren und im Internet bewegen, haben wir alle Dinge, die das Internet so mit sich bringt, letztendlich in unsere Strukturen oder sonst wie internalisiert. Das Hauptproblem beim Internet ist ja einerseits, dass es eine große Freiheit bietet und dadurch aber eben der eine Öffentlichkeitskanal, den man zumindest früher mal so gedanklich hatte, jetzt aufspaltet in sogenannte Mikroöffentlichkeiten. Und das bedeutet, dass ich in meiner eigenen Community, es gibt das Wort Filterbubble dafür, aber ich habe eben einen Freundeskreis und da bestärke ich mich gegenseitig selbst. Und diese Grenzen zwischen diesen Communities, die werden größer, die werden nicht kleiner durch das Internet, die werden größer wegen der Freiheit. Dass man sich da nämlich nicht mehr die Debatte in den drei führenden Feuilletons durchliest, die dann sonst früher klassisch die Debatte unter sich mal so ausgemacht haben, sondern heute kann jeder vor sich hinwerkeln in seinem eigenen Kreis und ist dann ganz erstaunt, dass nicht alle anderen Piraten doch auch mitgekriegt haben, was da neulich auf dieser Webseite oder jenem Twitter-Channel stand. Vor ich glaube, 5 Jahren hat das der Mario Sixtus, der auch damals das Podcast mit mir gemacht hat am Hafen in Münster, genau an diesem Tag haben wir darüber gesprochen auch, und er sagte den schönen Satz, den ich immer wieder höre: Das findet in meinem Internet nicht statt. Ja, also was wir alle glauben, was alle anderen auch wissen, das wissen die eben gar nicht mehr. Früher war das eben so, dass man morgens ins Büro ging und alle hatten am Abend entweder Fußball oder Tatort geguckt. So, als es noch 3 Kanäle gab. Dann gab es dann irgendwann mehr Kanäle und jetzt gibt es halt das Internet. Das sind unendlich viele Kanäle. Und ich kann mir die auch noch alle zusammenstellen, aussuchen, sonst was. Das heißt, das ist ein Problem der Informationsgesellschaft. Und es ist ein Problem der Piratenpartei. Wenn wir schlau sind und die digitale Revolution und all das ernst nehmen und dies als Problem erkennen, dann müssen wir doch auch gleichzeitig sehen, dass wir nicht in unserer Partei jetzt einfach sagen können, wir wollen aber eigentlich jetzt doch mal einen geordneten Öffentlichkeitskanal für alle schaffen, für alle Piraten, wo dann alle den gleichen Wissensstand haben und dann wird alles gut. Denn das ist echt Struktur 1.0. Da muss ich mich tatsächlich immer, bin ich oft am Schmunzeln, wenn implizit durch manche Lösungsvorschläge dies durchscheint. Oder auch, wenn viele Leute argumentieren, ohne das im Hinterkopf zu haben, dieses Problem. Und das ähnliche Problem wie dieses ist eben das mit den Vorständen. Auch da haben wir ein Problem. Es ist keineswegs so, dass die Piraten früher, das kann ich tatsächlich ja mal mit Recht sagen, weil ich es von Anfang an mitgestaltet habe, in irgendeiner Weise gesagt hätten, wir hätten nur verwaltete Vorstände, die dürften gar nichts sonst sagen. Nein, es war immer das wissenschaftliche Modell eigentlich gedacht. Sozusagen, dass man in einer Art Arbeitsgruppe ist. Der Vorstand ist primus inter pares, ja, aber er hat natürlich im Zweifel trotzdem das Sagen, weil einer das Sagen haben muss bei einer organisierten Veranstaltung, wo man nach vorne kommen will. Ja, also es war ein Zwischending zwischen diesen beiden extremen Polen. Der Vorstand hat gar nichts zu sagen, die Basis macht alles. Und der klassischen Struktur, geprägt vom wissenschaftlichen Geist, der aus meiner Sicht auch in Zukunft uns leiten kann. Denn die Wissenschaft hat schon relativ früh auch Arbeitsformen im Internet gefunden. Es gibt ja zum Beispiel dieses schöne Buch Wikikratie oder wie es auch immer heißt. Bernd ist auch unheimlich gut darin zu erklären, wie wir dieses Arbeitsmodell, was aus dem Open-Source-Bereich dann sehr bekannt geworden ist, eigentlich auch in die Partei bringen können. Und ich möchte wirklich darum bitten, dass alle Leute, wenn sie Problemlösungen anbieten, zum Beispiel jetzt für Vorstände struktureller Art oder auch für Strukturierung von Öffentlichkeit, das bitte immer im Hinterkopf haben. Wir arbeiten in gewisser Weise so ein bisschen avantgardemäßig Probleme ab, die die Gesellschaft insgesamt aber auch hat und die aber auch gar nicht einfach zu lösen sind. Das ist gut so, das ist richtig so. Es wird sehr schwierig sein, das zu tun. Und alles, was wir da schaffen, ist sofort eine Errungenschaft für alle und eine sehr wertvolle. Deswegen lohnt es sich da wirklich auch intensiv zu diskutieren und nicht die erste Planke zu nehmen, an der man sich festhalten kann. Ich hätte mich gefreut, wenn du ein bisschen auf mich eingegangen wärst. Ich habe von fehlendem Respekt gesprochen. Es ist eine Frage des Respektes. Es ist eine Frage der gläsernen Decke über Frauen. Es ist eine Frage der Hygiene, also quasi der Internethygiene, ob es jetzt Twitter oder Mailinglisten oder hier Mumble ist, wo jeder ein bisschen darauf achtet, wo wir uns alle gegenseitig kontrollieren. Und mit Respekt meine ich, ist es auch eine Frage der Basisdemokratie, die akzeptiert wird oder nicht akzeptiert wird. Mittlerweile habe ich öfters gehört, dass manche das in Frage stellen und sagen, es steht nirgendwo geschrieben, dass wir Piraten basisdemokratisch sein wollen. Und dann denke ich mir, huch, bist du in der falschen Partei gelandet. Also ich rede von echten Menschen und du redest von Technologien. Also ich habe das Gefühl, wir reden zwei ganz verschiedene Sprachen. Nee, das war eine Antwort auf Joachim, die ich noch geben wollte. Aber du hattest direkt nach Bernds Antwort schon deinen neuen Beitrag gebracht. Ich wollte das aber nochmal, damit es untergeht, nochmal betonen. Du hast so lange betont, dass jetzt mein Beitrag untergegangen ist. Kann sich jemand noch daran erinnern, was ich gesagt habe? Ich bezweifle das. Doch, ich kann mich da noch dran erinnern. Okay, danke. Gut, dann haben wir jetzt den Harry neu am Mikrofon. Ja, dann antworte ich eben gleich mal auf die Vika. Vika, du hast ja im Grunde genommen recht, dass man gewisse Regeln beachten muss, um eine Kommunikation aufrechtzuerhalten, eine gepflegte Kommunikation. Das Problem ist, dass wir in einem offenen System, dass wir offene Systeme haben, die so offen sind, wie es keine andere Organisation in dieser Größe hat. Und in offenen Systemen bringst du es nicht fertig, ohne die Leute vorher geschult zu haben und ohne dass ein gewisser fester Stamm da ist, der die anderen, die neu dazukommen, einordnet sozusagen, diese eine Kommunikationskultur einzurichten und aufrechtzuerhalten. Das schafft man einfach nicht. Im Grunde genommen muss man, hätte man das Pferd, ja, hätte, täte und so weiter, hätte man das Pferd von hinten aufziehen müssen, meines Erachtens, indem man erst, ich sag mal, geschlossene Mailinglisten macht, die nur von Parteimitgliedern erreichbar sind, die ganze Tüterei sein lassen, auf ein anderes Medium ausweichen, so lang bis innerparteiliche Strukturen geschaffen sind, Etiketteregeln geschaffen sind, an die sich möglichst jeder hält. Und dann kann man an die Öffentlichkeit gehen und dann da reinkommen, dann Leute da, die helfen können, die wissen, wie sie sich verhalten können und so weiter. Jetzt haben wir das Problem, dass wir offene Strukturen haben, auch wenn es heißt, dass wir die Internetpartei sind, so stelle ich doch in Frage bei so manchen die Kommunikationskompetenz innerhalb des Internets. Und das ist eben das Hauptproblem, dass die Netiquette-Regeln, die im Grunde genommen ganz einfach sind, im Grunde genommen reicht ein Satz, denke daran, dass auf der anderen Seite ein Mensch sitzt und damit wäre eigentlich alles gesagt, dass die nicht eingehalten werden und dass die auch nicht eingeübt werden. Das ist das eine Problem. Ich will ganz kurz darauf antworten, wir schulen uns doch gegenseitig, vielleicht sollten wir einfach verstärkt darauf achten, weil es funktioniert, mir fällt auf, es funktioniert wirklich. Und wenn wir einfach verstärkt darauf achten, funktioniert es besser. Ja, ist wunderbar, Vika. Nur wenn du ins Netz hineinschaust, auf Foren, im Usenet, auf irgendwelche Diskussionsplattformen, da geht es im Grunde genommen nicht anders zu. Schau dir doch die Kommentarseiten an bei irgendwelchen Artikeln, in welcher Tonart, in welcher Art und Weise dort diskutiert wird, wie dort vom Leder gezogen wird. Das ist das Netz. Das Netz ist brutal, um das mal so zu sagen. Es hat eine brutale Form der Kommunikation. Es ist nicht kuschelig. Es ist, wenn man neue Leute bekommt, die praktisch die Plattformen der Piraten so quasi als großer Spielplatz sehen und dann haben die da, die haben halt das Gefühl, sie können, das ist nicht Politik, sondern das ist einfach ein Spielplatz der Kommunikation, wo man sich austoben kann. Und das ist unser Hauptproblem. Ich wollte noch was sagen zum Vorstand, inwieweit er sich zu äußern hat und so weiter. Meine persönliche Ansicht ist, der Vorstand vertritt die Meinung der Basis nach innen. Und nach außen, nach innen heißt es, er tritt gegebenenfalls auch mal den ein oder anderen Fraktionsangehörigen vielleicht in den verlängerten Rücken, wenn der sich nicht an die Meinung der Basis hält und dafür keine ordentliche Begründung hat. Und zum anderen hat er eben die ganz wesentliche Aufgabe, die Meinung der Partei zu bündeln, sodass man hier das Ganze auf den Punkt bringt und zugespitzt an die Öffentlichkeit bringt. Und das ist meines Erachtens die Hauptaufgabe, dass wir, ja, wie sagt man so schön, Kante zeigen. Ja, und dieses Kante zeigen, das fehlt vollkommen, wird nicht gemacht. Fotisa hat immer gesagt, wir sind eine Kuschelpartei, das sind wir auch. Mit Kuscheln kommt man in der Politik nicht weit, man muss schon gewisse Dinge auf den Punkt bringen. Danke. Aber Dinge auf den Punkt bringen oder sich gegenseitig beschimpfen, ist ein Unterschied. Also wenn du sagst, es geht halt härter zu, das muss halt so sein, dann können wir aber nicht von Politik 2.0 sprechen, dann müssen wir von Politik minus 1 sprechen oder so. Und das ist aber nicht das, warum ich hierbei bin. Also dafür, das hat mir vorher keiner gesagt. Damit habe ich auch nicht gerechnet und ich möchte es vor allen Dingen nicht akzeptieren. Aber und je mehr Leute es gibt, die das nicht akzeptieren wollen, dann kommen wir irgendwann zu dem Punkt, wo wir es auch gar nicht mehr akzeptieren brauchen. Das ist so. Und ich glaube, dass man das vielleicht auch langfristig verändern kann. Aber es ist so, also ich bin da auch schon länger drin in diesem Ding. Und der Umgangston ist zum Teil wirklich sehr brutal. Und darum erschreckt mich das jetzt nicht so wahnsinnig bei den Piraten. Aber ich kann durchaus verstehen, wenn es das tut, bei anderen, die nicht damit irgendwie so vertraut sind. Nur das kann man nur langfristig ändern. Du kannst nicht sagen, ab jetzt, die jetzt kommen, die sollen ab jetzt anders sein. Das funktioniert nicht. Also ich bin ja massiv dafür auch, vielleicht auch mal. Mir reicht es, wenn wir sagen, wir akzeptieren das nicht, das reicht mir schon. Und jetzt gehe ich zu den Zuhörern. ich bin ja da massiv auch dafür, dass sich da was ändert, insbesondere langfristig, weil wir ja eigentlich auch mal so netzwerkmäßig viel, viel größer schon gedacht haben, dass wir nicht nur eine deutsche Partei sind, sondern eigentlich eine weltweite Bewegung und wir sind so ein politischer Ableger, um sowas herbeizuführen, so ein Wechsel hin in die Informations- und Wissensgesellschaft, wo alle mitmachen können. Aber ich wollte eigentlich mal kurz in die Realität zurückschwenken. Das ist nicht wirklich ein Problem vom Internet. Durch das Internet ist das nur überall im Prinzip in Echtzeit verfügbar. Wenn ich mir anschaue, was auf Stammtischen in der Gegend hier diskutiert wird oder wie es auch in zum Beispiel kontroversen Gemeinderatssitzungen abgeht, da geht's knallhart zur Sache. Da ist Twitter teilweise harmlos dagegen. Ja, aber das ist doch trotzdem ein Problem des Internets. Es gibt ja den schönen Spruch, das Internet macht nicht dumm, es macht Dummheit nur sichtbar. Und das gilt für alle Bereiche. Das Internet macht auch nicht aggressiv, es macht aber aggressive Kommunikation sichtbar. Das Internet macht nicht dies, es macht es aber sichtbar. Ja, klar, genau. Bei einigen wenigen ist es so, dass sie sich tatsächlich digital eher ausleben, weil sie ansonsten vielleicht Probleme haben, Leute anzuschnauzen. Bei den allermeisten Leuten ist es nicht so. Wir erfahren nur sozusagen Dinge, die wir vorher nie erfahren haben. Trotzdem ist das ein Problem. Und ich behaupte, der nicht so reingrätscht wie ich oder du, der denkt zum Beispiel viel, viel weniger als du und andere. Ist mir das aufgefallen, sag ich jetzt mal. Ja, ich denke mal, er würde seine Lippen aufblinken lassen, wenn er was sagen würde, und dann würde ich ihm auch das Wort sofort abgeben. Was ich nur noch mal ergänzen wollte, war, wir müssen als Piraten nicht dieses Problem für die Gesellschaft als Ganzes lösen und wir sind auch nicht gescheitert, wenn wir das nicht schaffen. Wir müssen nur schaffen, dass wir trotz des Internets das machen können, was wir machen wollen. Das heißt, wir müssen schlau strukturieren und schlau Kreise und Dinge und ähnliche Sachen voneinander abgrenzen, auch Dinge schützen, Personen schützen, Arbeitskreise schützen und andere Dinge so machen, wie wir das wollen. Wir sind nicht dadurch gescheitert, dass trotzdem noch die Vielfalt des Internets und der Meinungsvielfalt auch an uns Piraten angedockt gibt. Das wird immer so sein. Deswegen gibt es keinen Grund, dann enttäuscht zu sein, behaupte ich. Wenn Udo jetzt nichts sagt, ach, der Udo möchte was sagen. Bitte, du, Udo. Ja, ich habe mich etwas aus der Meta-Debatte jetzt ausgeklinkt, weil das, was der Nick gesagt hat, der Nick Haflinger, das fand ich sehr, sehr beeindruckend und das fasste das auch sehr schön zusammen. Und alles, was von euch gekommen ist, geht natürlich auch in die richtige Richtung. Das wäre die Frage und deswegen war ich jetzt auch nicht so ganz mehr dabei, innerlich zwar schon, aber es ist natürlich alles nichts, was uns jetzt bei den aktuellen Problemen noch konkret helfen könnte, mit Ausnahme des Umstandes, dass man sagen muss, es ist wichtig für jeden Einzelnen, und das habe ich neulich schon öfter gesagt und sage es auch heute gerne wieder, schon wichtig, dass wir in der Piratenpartei einfach anfangen, nicht jeden Streit oder jede sachliche Diskussion bis aufs Blut auszutragen. Also ich habe das auch häufig, dass ich mit Leuten diskutiere und dann merke, die Emotionen kommen und werden stärker. Aber wenn man doch merkt, dass man Sache nicht weiterkommt, kann man doch auch mal einen Schlussstrich ziehen. Also das ist für mich so eines der A's und O's der Kommunikation, nicht nur innerhalb, sondern auch außerhalb der Piratenpartei, dass man auch mal in der Lage sein muss, ein Ende zu finden und anderen ihre Meinung zu lassen und halt mit dem auch dann wiederum in dem Punkt übereinzustimmen, dass man eben nicht zusammenkommt. Das scheint mir, weil ihr vorhin diese höhere Ebene angesprochen habt, eine konkrete Rückstufung dieser Ebene auf unsere praktischen Verhältnisse in der Piratenpartei, dass alles, was sozusagen hochkocht, dann in persönlichen Disputen und in offenen Feindseligkeiten ändert. Also ich überspitze jetzt natürlich, es gibt natürlich auch unheimlich viele sachliche Diskussionen, aber das, was öffentlich wahrgenommen wird, sind diese Zuspitzungen. Und am Ende, das ist auch meine Erfahrung, weiß eigentlich keiner mehr, um was es eigentlich gegangen ist, ja, außer dass Feindseligkeit bleibt. Deswegen halt versuche ich mich seit jeher, seitdem ich in der Piratenpartei bin, auch wenn es oft schwerfällt, einfach daran zu halten, zu akzeptieren, dass andere Meinungen haben und dann zu sagen, okay, es geht halt nicht weiter an dieser Stelle. Ich sage das jetzt das deswegen so explizit, weil ich schon lange nichts mehr gesagt habe, sondern weil ich denke, dass das einer der Punkte ist, die uns wirklich konkret bis zur Bundestagswahl und unabhängig von der Frage, werden wir einen neuen Vorstand wählen oder nicht, hier noch sehr gut weiterhelfen kann. Deswegen würde ich gerne an alle appellieren, vielleicht zu überlegen, ob man das nicht beherzigen kann und sich gegenseitig seine Meinung lässt und nicht zu viele Feinde um sich herum schart. Danke. Der konstruktive Dissens ist besser als ein fauler Kompromiss. Ja, Udo, kann ich dir nur absolut zustimmen. Und du sagtest gerade, wir hätten uns auf einer Metaebene bewegt, das ist natürlich richtig, aber die muss man sich immer wieder klar machen. Ich will das auch nochmal sagen. Der Jens hat gerade diesen wunderschönen Satz gesagt, das Internet macht nicht dumm, es macht Dummheit nur sichtbar. Es macht auch Sprache sichtbar und es macht sichtbar, dass Leute in Gruppen kommunizieren. Und wir haben dieses Problem, generell, was heißt Problem, das ist halt so, dass es immer so ein dynamisches Verhältnis zwischen Sprache und Gruppe gibt. Eine Gruppe von Leuten, die sich zusammenfindet, entwickelt irgendwann eine Szenesprache. Kennen wir aus der Musik, das kennen wir aus Parteien, wie auch immer, dass die SPD sich intern Genossen nennt und dass die sich alle duzen, ist dort ebenso verbrieft wie die FDP, die intern nur von Freunden spricht, das sind alles Freunde, unfassbar. Es gibt gewisse Codes, die sich in Gruppen entwickeln. Und jetzt kommunizieren diese Gruppen für andere Gruppen sichtbar im Netz, über Twitter und in Mailinglisten. Und da braucht man nur etwas zu sagen, was der Kommunikationskultur einer anderen Gruppe, das kann auch eine parteiinterne Peergroup sein, nicht in den Kram passt oder was die völlig anders sehen. Und man hat bloß aufgrund der Sprachdifferenz gleich einen Konflikt. Deswegen muss man sich das dauernd bewusst machen. Wir sind da wirklich an der vordersten Front der, ich sag mal, gesellschaftlichen Entwicklung, Internetkommunikation, was auch immer. Die anderen lernen das gerade. Wir haben unsere ersten Rants noch schon hinter uns. Der Sigmar Gabriel hat seine noch vor sich, wobei die natürlich völlig anders über Twitter kommunizieren. Sollte jetzt ein Scherz sein. Ich finde, man muss sich das immer, immer wieder bewusst machen. Man muss sich auch bewusst machen, dass es sowas wie in der Partei versteckte Ideologismen gibt. Ich sag's jetzt mal selber als Rant, so kleine Talibans, steht nicht im Koran, hat die Basis nicht gesagt, darfst du nicht sagen. Das sind so Dinge, wo es auch Dissense drüber gibt. Letztlich versuchen wir ja, das auszuprobieren, was seit 2000 Jahren überfällig ist, nämlich eine Demokratie der vielen. Und das alte Griechenland war nur eine Demokratie der wenigen. Und offensichtlich scheint das zu funktionieren. Mir macht es beispielsweise total Mut, wenn ich das höre, was sich in Südamerika, in Porto Alegre tut, wo seit 1988 irgendeine eher sozial orientierte Partei gewonnen hat, wo die Bürgerforen auf allen Ebenen eingerichtet haben und wo Bürgerhaushalte eingerichtet sind, also im Prinzip Dinge, die bei uns in der Partei offensiv diskutiert werden. Und seit einigen Jahren sagt die UNO und die WHO im Chor einstimmig, Porto Alegre ist die Stadt mit der höchsten Lebensqualität in Südamerika. Ja verdammt nochmal, dann sollte man sich das mal genauer ansehen, was da eigentlich abgeht. Also Demokratie der vielen ist eine 1,5 Millionen Stadt, also 1,5 mal Köln. Eine Demokratie der vielen und der Beteiligung vieler ist offensichtlich möglich, nur wir Deutschen trauen uns nicht ran. Und ist ein anderer Aspekt, ich will das nur noch mal am Rand erwähnen, dass es nicht vergessen wird, weil ich muss auch gleich weg mit dem Hund, was heute noch gar nicht erwähnt worden ist, man muss auch mal auf unsere Medienlandschaft gucken. Wir haben momentan bezogen auf die Bundestagswahl eine starke Reduktion unserer Möglichkeiten, das muss so gesehen werden. Ich habe den Eindruck, dass Ängste bezogen auf das Internet von Journalisten mittlerweile ein bisschen auf die Piraten projiziert werden. Die stehen unter einem Wahnsinnsdruck. Auch die Kandidaten, die jetzt öfter mal mit Presse in Kontakt kommen, sollten vor allen Dingen mit dem Printbereich mal sehr vorsichtig umgehen und sich mal überlegen. Ich habe das 2-3 Mal gemacht in der letzten Zeit, wenn der Journalist mit seinem Kram fertig ist, mal zu fragen, hör mal, wie geht's dir denn beruflich? Und wenn die dann anfangen auszupacken, unter was für einem Druck die stehen, dann kann man selber auch nachvollziehen, dass momentan im Printbereich das Hauen und Stechen losgegangen ist. Und als Verursacher für diese Krise wird das Internet gesehen. Das ist nicht richtig. Meiner Meinung nach haben diese Medien zu spät auf das Netz reagiert. Das wissen wir alle. Es gibt einige Printmedien, die sehr gut aufgestellt sind und andere, die sind weniger gut aufgestellt. Aber man muss an der Stelle auch die Kommunikationsbedürfnisse dieser Journalisten ein bisschen berücksichtigen. Und dann stellt sich sehr schnell heraus, dass wir mit der Situation, der Schwierigkeit dieser Branche sehr konstruktiv und vorsichtig umgehen müssen, wenn wir das im Bundestag reißen wollen. Ja, wenn jetzt Udo nicht was sagen möchte, sage ich nochmal was. Ich fand es ganz schlau, was der Harry eben gesagt hat. Da ist er schon wieder am Mikro. Und würde da nochmal gerne den Augenmerk drauf richten. Wir hatten ja eigentlich angefangen, so ein bisschen zu überlegen. Nicht unbedingt, weil wir es vielleicht jetzt noch in Neumarkt oder vor der Bundestagswahl realisieren können, weil es aber dann vielleicht für das kommende Jahr mal wichtig ist. Oder weil vielleicht auch Leute mal abseits des Vorstands und der Bundestagswahl in einem Parteikreis an diesen Dingen arbeiten wollen, was ich wahrscheinlich sogar am produktivsten fände. Wie können wir vermeiden, dass der Vorstand immer wieder in dieser Problematik endet? Und ich möchte sagen, es wurde gesagt, Vorstandsleute müssten dann eben dies und jenes nur tun oder lassen. Und da ist einfach eine ganz große Spaltung von Anspruch und Realität. Faktisch ist es eben so, dass ein großer Teil unseres Bundesvorstands Dinge tut, die vielleicht einfach gar nicht dann tun sollten. Also wenn natürlich wir den Eindruck haben, wir haben dann 9 oder 7 Leute, die alles machen, die sollen also die Schatzmeister organisieren, die Geschäftsführer organisieren und auch noch hier die ganze Verwaltung organisieren und auch noch sogar weiterentwickeln, die Mitgliederdatenbank, die Finanzen, dann bleiben dann irgendwie hinterher nur noch 1 oder 2 Leute von diesen 9 Leuten übrig, die zum Beispiel Außendarstellung machen können. Und selbst die haben noch zahlreiche andere Pflichten, faktisch, wenn man sie genau hinguckt. Und Bernd hat es ja, also Bernd Schlömer hat es ja selbst auch noch immer gesagt, er hat eben auch noch einen Beruf. Und da sollten wir wahrscheinlich auch mal sagen, was wir überhaupt von dem Vorstand wollen. Wollen wir da überhaupt zum Beispiel einen Leiter Finanzen, einen Leiter Verwaltung und sowas in dem Vorstand haben? Oder ist das einfach totaler Quatsch, das da alles zu zentralisieren, zu kulminieren? Das ist doch wahrscheinlich auch gar nicht erfüllbar. Harry. Ja, ich möchte jetzt erstmal auf den Jens eingehen. Jens, ich gebe dir dazu recht. Allerdings bin ich der Meinung, dass wir schon einen festen Personalstamm brauchen, der auch fest bezahlt ist, der fest angestellt ist für reine Verwaltungstätigkeit. Es kann nicht die Aufgabe eines Vorsitzenden sein, irgendwelchen Verwaltungsplempel zu machen. Oder hauptsächlich Verwaltungsplempel zu machen, sondern die Aufgabe ist zu führen, zu leiten. Das ist die Aufgabe oder eine der Aufgaben und die andere Aufgabe ist eben zu kommunizieren. Ja, das ist mit wahrscheinlich die wichtigste Aufgabe, die Position der Partei in der Öffentlichkeit darzustellen mit allen zur verfügbaren Mitteln. Und wir nutzen hier nur einen Teil der Mittel. Wir nutzen zum Beispiel die Totholzmedien. Entschuldigung, wir nutzen eben die Totholzmedien nicht, wir schalten keine Werbung und so weiter, eben aus finanziellen Gründen, was auch ein bisschen zu diesen Verwerfungen führt mit der Presse, weil Wahlkampfgeschäft für die Journalie eben auch immer ein sehr wichtiges Geschäft ist. Ja, das wollte ich eigentlich noch dazu zum Jens sagen. Ich glaube, wir sollten mal erwägen, ob wir irgendwann mal die Aufnahmen stoppen, vielleicht noch ein Schlusswort von jedem vom Podium und dann zum gemütlichen Teil übergehen. Eine gute Idee, weil dann wird es normalerweise lebhafter, weil es gibt durchaus eine ganze Reihe von Leuten, die wollen nicht irgendwie aufgenommen werden. Ich bedanke mich jetzt erstmal beim Jens und beim Udo vor allem und Udo, das war jetzt ein Experiment. Bei dem Thema dachte ich, das wäre ganz lustig. Ansonsten machen wir weiter wie bisher. Und ich bedanke mich sehr beim Dirk und beim Bernd, weil der ist jetzt auch noch eingesprungen. Und dann machen wir Schluss mit der Aufnahme und ihr könnt jetzt alle noch ein Schlusswort sagen. Bernd, fang an, du bist oben. Das ist ja nur fürs Band. Hört kein Mensch bis zum Schluss an. Okay, der ist gar nicht mehr da. Okay, Jens. Ja, ich würde als Schluss sagen, dass es heute Abend zum einen ja darum ging, Bufo Neuwahl oder nicht. Ich habe hier die Argumente angeführt, die dagegen sprechen. wie das in der guten Debatte dabei sinnvoll ist. Meine eigene Meinung schwankt auch so ein bisschen, um das schon mal noch mal klar zu machen, zwischen Neuwahl oder auch nicht. Wir werden sehen. Letztendlich ist es ja zum Glück auch nicht in der Hand eines kleinen Kreises. Das ist tatsächlich an dieser Stelle beruhigend. Wir sind alle heiß auf die Bundestagswahl. Ich persönlich auch. Alle anderen auch, hat Ole auch schon gesagt. Das ist gut. Wir begreifen jetzt einfach mal im Politsprech die Krise als Chance. Geil gesagt. Jens, das muss ich jetzt, ich muss dich jetzt abdrücken, weil Krise als Chance ist klasse. Bernd. Ja, also so abschließend, wir haben noch viel, viel Potenzial. Wir müssen noch viel, viel diskutieren. Das zeigt eigentlich der heutige Abend, insbesondere über die Zukunft von unserer Partei. Jetzt bezüglich der Diskussion mit dem BUFO. Ich möchte massiv dafür werben, dass wir weg von dem Personenbashing gehen, weil es ist einerseits der BUFO, der was verbockt hat. Das hat garantiert auch irgendwas mit den Fraktionen zu tun in der Öffentlichkeit, aber garantiert auch viel mit einzelnen Mitgliedern. Und ich denke, wir sollten eigentlich versuchen, da komplett ja mit neuer Energie reinzugehen. Und da sollten wir in Neumarkt vielleicht auch einen Schritt dafür tun und dann gucken, dass wir echt einen geilen Wahlkampf machen. Udo. Ja, ich glaube, dass wir die Energie haben und dass wir auch die Motivation haben, egal wie es in Neumarkt ausgehen wird. Ich habe meine Meinung gesagt, ich hoffe darauf, dass es so auch kommt. Aber selbst wenn das nicht passieren sollte, müssten wir Piraten dann die Kraft und die Energie haben zu sagen, es war eben jetzt anders. Und wir versuchen es trotzdem. Und ich glaube, egal was ist, dass die Piratenpartei, insbesondere die Leute, die in den Wahlkampf ziehen werden, an der Basis und vor Ort ein gutes Programm abliefern werden und das schon schaukeln werden und dass sie da auch Spaß dran haben. Nicht nur deswegen, weil vielleicht das Wetter in absehbarer Zeit auch besser wird, sondern weil sich unsere Stimmung auch hebt. Gerade was den Wahlkampf angeht, glaube ich, dass wir wichtig ist, dass wir mit guter Stimmung in diesen Wahlkampf hineingehen und unabhängig von Querelen eben versuchen, die Menschen auf unser Programm aufmerksam zu machen und sie auch davon zu überzeugen, dass wir eben eine Alternative sind, A, programmmäßig und B, auch um anderen Parteien einen Denkzettel zu geben. Das ist auch unsere Aufgabe, das sage ich auch gerne immer wieder. Insofern, wie auch immer es jetzt wird, wir sollten den Streit, der unvermeidlich ist, nicht zu blutig werden lassen und gucken, dass wir danach alle noch einigermaßen unversehrt eben in den Wahlkampf gehen können. Das wäre das Einzige, was ich mir im Moment wirklich wünsche. Okay, dann mache ich jetzt die Aufnahme aus. Halt! Okay, Dirk. Ja, danke, dass du mich übersprungen hast beim Schlusswort. Deswegen brauche ich keins jetzt sagen. Bedanke mich bei allen Anwesenden. Und die Aufzeichnung finden wir dann spätestens in einer halben Stunde auf der Webseite vom Dicken Engel. Immer das Ärgern. Ja, wird schon gehen. Und dann gehen wir alle in den Gemeinschaftsraum und können noch mal so ein bisschen durcheinander reden, wie es die Piraten sowieso am liebsten tun. Und Aufnahme aus.